Meine Herren, ich hatte schon seit Wochen vor, die Herrn Wehrkreisbefehlshaber sowie die Kommandeure unserer Schulen, die Kommandeure der Truppenteile also, die den Nachwuchs des gesamten deutschen Heeres an Offizieren und Unteroffizieren in ihren Händen haben, und Sie, die Herrn Wehrkreisbefehlshaber, von deren Tätigkeit das Leben und der Putschschlag der Front abhängt und die Sicherung des Heimatgebietes gegen Fallschirmspringer und ähnliche Dinge abhängt, zu einer Besprechung zusammenzurufen. Die letzten Wochen, die mich nach dem Westen geführt haben, haben diese Absicht hinausgeschoben. Vor einiger Zeit nun wurde in Abänderung der bisherigen, möchte man sagen, Walküre-Organisationen, Walküre-Befehle und in Fortsetzung dieser Befehle, wurden Befehle über das Unternehmen oder unter dem Stichwort Scharnhorst und Gneisenau herausgegeben. Nun, ich bin immer jemand, der die Dinge offen ausspricht, das habe ich schon ein paar Mal betont, hörte ich, dass ein Kommandeur diesen Befehl nicht etwa in der Weise ausgewertet hat oder ausgelegt hat, dass nun die höchste Kraftanspannung kommt und dass man allen Dingen, besonders im soldatischen Leben, beruhigt ins Auge sehen kann, wenn dagegen die letzte Kraft mobilisiert wird. Denn dann kann einem niemals etwas fehlen und niemals etwas passieren. Sondern im besten Willen sicher, das unterstelle ich von vornherein, wurde ihr Befehl in der Richtung, es war in einem östlichen Wehrkreis, bekannt gegeben, unter gleichzeitiger Darlegung der Lage, unter gleichzeitigem Hinweis, dass zu erwarten wäre, dass nun bei einem neuen Ansturm der Russen sicherlich die deutsche Linie oder die deutsche HKL bis zur Oder zurückgenommen werden müsste. Wie ich das hörte, sagte ich, nun ist es wirklich notwendig, dass ich mich mit meinen Kommandeuren über eine Anzahl von Fragen einmal ganz klar ausspreche. Ich glaube, es ist eine Divergenz in folgenden zwei Gebieten bei einem Teil des deutschen Offizierskorps vorhanden. Männer, die im Feld bis zum Äußersten tapfer sind und die jeden Kampfeinsatz wirklich unter vollem Einsatz ihres Lebens durchführen, beginnen in dem Augenblick, ich möchte mal sagen, wo das von Bismarck mit dem Wort Zivilcourage umrissene Gebiet der politischen oder Gesamttapferkeit im Leben beginnt, beginnen sie schwanken zu werden. Es ist eine Merkwürdigkeit, dass Kommandeure, die draußen sich ausgezeichnet haben, im Augenblick, wo der Rahmen, der ihnen im Bataillon oder Regiment oder Division oder Korps überschritten wird, dass sie nun glauben, in der anderen Sphäre leben zu müssen und diese andere Sphäre dann beurteilen zu müssen. Zu diesem Einzelfall möchte ich gleich Folgendes von vornherein als Kritik sagen und wünsche, dass diese Dinge unterbleiben. Der Kommandeur hat sich gegen einen grundlegenden und grundsätzlichen Befehl, der in jeder Armee der Welt gilt, verfehlt. Es ist falsch, und selbst wenn eine Lage noch so verzweifelt ist, dass ich meinem Untergebenen oder dass ich dem kleinen Mann, dessen Herz und dessen Mut ich für die Durchführung eines Auftrags brauche, sein Herz unnötig schwer mache. Das ist für mich als Kommandeur sehr leicht, wenn ich meine Sorgen, die ich habe, auf meine Untergebenen abwälze. Sie kennen aber den Führerbefehl, der besagt, es ist niemandem etwas zu sagen, was er nicht zur Durchführung seines Auftrags zu wissen braucht. Zweitens, es ist keinen größeren Kreis, als wir unbedingt notwendig ist für die Durchführung des Auftrags, von Dingen Kenntnis zu geben, als dem kleinen Kreis, der dafür notwendig ist. Drittens, es ist niemandem früher eine Sache mitzuteilen, als wie er sie zur Erfüllung seines Auftrags zu wissen braucht. Gegen diese drei allerselbstverständlichsten Dinge, die ein ABC des Führens und des Kommandeurs sein sind, wurde in diesem Fall ganz grundlegend verstoßen. Es ist dann aber noch eine andere Frage. Ich kann jede Sache im Leben positiv oder negativ auswerten. Ich hätte bestimmt und werde es, solange ich lebe und solange ich atme, werde ich mich erstens wehren und werde jede Maßnahme, die Wehrkraft und das sich wehren erhöht, als einen Wert in unsere Waagschale hereinwerfen. Ich hätte in diesem Fall als Kommandeur den Befehl verkündet, denen, die überhaupt das wissen müssen, es ist jetzt die und die Organisation getroffen. Wir freuen uns, dass nun auch die letzte Wehrkraft und die letzte Möglichkeit, sich zu wehren, nun in der Heimat mobilisiert wird. Damit schaffen wir die Voraussetzungen für den Erfolg, für das Durchhalten, für das Nicht-Besiegt-Werden und damit für den Sieg. Man kann selbstverständlich im Leben alles auch negativ werten. Man kann sagen, jetzt ist sogar das schon notwendig. Jetzt müssen wir selbst in der Heimat diese Reserven mobilisieren. Mit einem in schwere Sorgenfalten gelegten Gesicht und mit, sodass man jeden merkt, der trägt auf seinen ach so schwachen Schultern die Last dieser Erde und dann heißt natürlich, selbstverständlich, wir halten unseren Eid. Selbstverständlich, wir tun natürlich alles, was befohlen wird. Aber wissen Sie ganz im Vertrauen, die Lage ist völlig aussichtslos. Sehen Sie hier und hier und hier und hier. Meine Herren, es fehlt bei dieser Lagebeurteilung, die an einer solchen Stelle gegeben wird. Da fehlt erstens die wirkliche Objektivität. Denn uns fehlt, oder gerade an diesen unteren Stellen, fehlt die Möglichkeit, die Lage beim Gegner zu beurteilen. Weiß dieser betreffende Kommandeur, wie es hinter der russischen Front aussieht? Weiß er, wie es in England aussieht? Gar nichts weiß er davon. Mir ist kürzlich ein Beispiel vorgekommen, ich darf das mal gleich vorziehen. Im Westen, wie ich jetzt im Westen vom 2. September bis 11. September drüben gewesen bin, ich nenne auch dieses Korps gleich beim Namen. Da fiel mir das 82. Korps durch seine laurige und timide Führung bei Metz auf. Es fiel mir auch etwas anderes auf. Es wollte ein Armeestab, der in Luxemburg lag, der wollte am 2. September zurückverlegen nach Wittlich an der Mosel. Ich habe dem Herrn sagen lassen, er würde sich wundern, er bleibt vorne. Denn wenn ich die Zivilbevölkerung, die Eisenbahner, die zivilen Behörden nach Lothringen wieder vortreibe, dann kann ich das nicht erwarten, dass der Zivilist nach vorne geht, wenn die Armee nach Wittlich an der Mosel möglichst weit nach hinten verlegt. Bei diesem 82. Korps fiel mir also ein wirklich schauerlicher Pessimismus, eine schauerlich defätistische Art, die ganze Lage zu urteilen, kaum noch zu halten, schwer zu halten. Selbstverständlich war das zu halten. Ich habe mich an den Eisenbahnpräsidenten in Saarbrücken gewandt, am ersten Abend. Es waren ja die Eisenbahner weg. Ich sagte, so mein Lieber, es war nachts um 11 Uhr. Sie bringen heute Nacht Ihre Eisenbahner wieder vor. Und dann fahren Sie mir die zwei Divisionen, die die Wehrkreise 5 und der Wehrkreis 12 aufgestellt hatten, die 553. und 559. Division aus Ditsch und die andere, die im Antransport von München her war, die fahren Sie mir heute Nacht nach vorne, nach Metz vor und nach Nancy vor. Der sagt, ja, wenn ich den Befehl dazu habe, ich habe jetzt 250 Eisenbahner aus Frankreich bekommen, das kann ich. Sag ich, gut, dann fahren Sie bis morgen in der Früh vor. Und dann habe ich, sag ich ganz offen dafür gesorgt, dass der Kommandierende dieses Korps möglichst bald abgelöst wurde. Hinterher erfahre ich nun Folgendes. Dieser kommandierende General des 82. Korps, den ich deswegen kriegsgerichtlich belangen lasse, hat gegen den Befehl, der gegeben ist, der für jeden Deutschen in der Heimat gegeben ist, dauernd die Feindsender, den Reutersender, den Soldatensender Calais abhören lassen, was er für seine Führung gar nicht braucht. Nicht nur das, er hat das schriftlich niederlegen lassen und das wurde in seinem Korpsstab bis zum Leutnant darunter durchgegeben. Das war das Tischgespräch beim Casino und das war die geistige Nahrung, mit der er seinen Korpsstab ernährt hat. Ich glaube, in keiner Armee der Welt würde man so etwas dulden und in der Deutschen dulden wir es erst recht nicht. Da kann der Herr Nationalsozialist sein oder er kann nicht Nationalsozialist sein. In seinem Innern, ich kann ihn nicht durchleuchten, wahrscheinlich ist es nicht. Aber rein als Soldat ist der Mann ein Wahnsinniger. Können Sie sich vorstellen, dass ein englischer kommandierender General die Nachrichten von uns vervielfältigen lässt und in seinen Korpsstab verteilt? Können Sie sich mal die andere Frage vorstellen, dass ein russischer General auch nur eine Viertelstunde so wahnsinnig wäre? Also nur der würde nachts aufwachen, wenn er sowas träumen würde, vor lauter Schrecken, nämlich da würde er sich schon tot fühlen. Dass er die deutschen Sendungen vervielfältigen lässt und im russischen Korpsstab verteilen. Der wüsste, dann würde nicht nur von Herrn Stalin nach seiner Gesundheit gefragt oder mitgeteilt, der berühmte Spruch, ich fürchte für Ihre Gesundheit, sondern wäre der Mann schon tot. Das ist ja das Unmöglichste, was es gibt. Wenn ich mit einem Korps, mit einer Truppe angreifen soll, dann kann ich die nicht mit der Propaganda des Gegners füttern. Diese paar Anlässe waren die Auslösung, warum ich mir sagte, ich will, wie ich immer sage, in der Offenheit, die ich gewohnt bin, und denke, ich bin immer gewohnt, mit Vertrauen zu arbeiten. Nur im Vertrauen. Sie, ich will Vertrauen zu Ihnen haben und Sie müssen Vertrauen zu mir haben. Sonst hat das Arbeiten und hat das Führen keinen Sinn. Und deswegen sagte ich mir, will ich beschleunigt nun diese Kommandeurbesprechung zusammenrufen, um über die Dinge einmal zu sprechen. Ich glaube, und das geht nun vor allem die Kommandeure der Schulen an, dass wir in der Erziehung von uns selber und in der Erziehung der Jugend, die uns anvertraut ist, ganz grundsätzlich hart sein müssen, dass wir zu den ältesten Idealen der echten deutschen, preußisch-deutschen und österreichisch-deutschen Soldatentradition, dass wir zu der wieder zurückkehren müssen, dass wir in diesem Sinn zu einem wirklichen, echten Nationalsozialismus und zu einer echten Erfüllung des Herzens unserer Männer, dass wir zu der kommen müssen, denn nur mit einem im allerbesten Sinn tadellos gehorchenden, treuen und von der Weltanschauung des germanischen Blutes, nämlich des Nationalsozialismus, erfüllten Offizierskorps, wird die Armee ihre Aufgabe erfüllen. Sie kann sie erfüllen und sie wird sie erfüllen. Ich glaube, dass wir bei der Kriegsgeschichte, ich habe in einem anderen Kreis schon einmal darüber gesprochen, und im Unterricht über die Kriegsgeschichte, in der Erziehung unseres jungen Offiziers und unseres Offizierskorps überhaupt manche Dinge versäumt haben. Wir haben sehr viele einzelne Daten gelernt, haben uns belehrt an Schlachten und an ihrer Durchführung. Wir haben Schlachtfelder besucht und haben Schlachten im Blanspiel manchmal nachgespielt. Wir wissen genau, wenigstens der Friedensoffizier, er weiß genau Bescheid über die einzelnen Schlachten des Siebenjährigen Krieges. Wir haben etwas, glaube ich, versäumt, in dieser gesamten kriegsgeschichtlichen Erziehung einmal nicht nur die Lehre und die Kenntnis der Siege zu vermitteln, sondern die Kenntnis der großen geschichtlichen Standhaftigkeiten, die Kenntnis der Niederlagen und wie Niederlagen überdauert werden. Das, glaube ich, haben wir versäumt. Wir sind dann durch unsere Erfolge in den ersten Jahren 39, 40, 41, sind wir weiter in dieser Richtung gedrängt worden. Der Blitzkrieg war für uns alle eine so unendlich bequeme Angelegenheit. Man führt den Krieg und er kostete doch nicht viel. Man sagt, so ist in der moderne Krieg. Nein, der Krieg ist immer uralt, nach uralten, ewig gültigen Gesetzen. Das kann einmal in Europa ein bisschen anders sein, nach den Spielregeln von Kabinettskriegen. Echte Kriege, echte Rassenkriege, die Werten sind unbarmherzig und werden ausgefochten bis zum Letzten. Bis der eine oder andere restlos besiegt ist, wenn wir besiegt wären, ist das die Auslöschung der deutschen Rasse. Oder bis für den einen oder anderen, das treffe in diesem Fall für unsere Gegner zu, der Krieg nicht mehr lohnt. Weil der Krieg, wenn er bis zu einer weiteren Schwächung von uns oder bis zur vollen Besiegung von uns durchgeführt werden müsste, ein solches Ausbluten des eigenen Apparates bedeuten würde, dass dieser eigene Apparat, sei es der russische, sei es der englische, dann nicht mehr fähig wäre, sich selbst zu erhalten oder seine sonst auf anderen Gebieten liegenden politischen Ziele verwirklichen zu können. Ich glaube, dass wir auch aus diesem Krieg eine ganze Anzahl von Beispielen der Standhaftigkeit gerade unseren jungen Führern und heranwachsenden jungen Offizieren einmal einprägen müssen. Ich möchte einmal einige nennen. Erstens, der Winter 41 vor Moskau. Es hat bestimmt eine Größe soldatischen und politischen Willens dazu gehört, in dem Augenblick, als die deutsche Armee praktisch an den Straßenbahnstationen von Moskau stand, dann das Letzte daran zu setzen. Die Arbeiter aus den Rüstungsbetrieben, nicht eingekleidet, nach vorne zu schicken, denen nicht einmal Gewehre mitgegeben, denen nicht einmal Gewehre mitgegeben werden konnten, vielleicht manchmal nur einen Viertel, einen Drittel. Und sie wurden von einer niemals kapitulierenden Führung, nämlich von Stalin selbst und von seinen russischen Generalen und Kommissaren, wurden die nach vorne getrieben. Ich glaube, es gehört hier eine Menge Energie dazu, Menschenmassen nach vorne zu treiben, wie man sagt, ihr zwei Drittel da hinten, ihr wartet, bis die Vorderen gefallen sind, dann holt ihr euch die Gewehre. Ich weiß nicht, wie viele deutsche Offiziere dazu fähig wären, nach ihrer bisherigen Erziehung. Ich weiß nicht, ob sie alle dazu fähig wären. Ich glaube, da würde es heißen, wissen Sie, das geht nicht. Man kann einer Truppe nicht zumuten, dass die Hälfte wartet, bis die vordere Hälfte gefallen ist, damit sie dann mit den Gewehren weiterkämpft. Und in Russland ist es gegangen. Und in Russland hat diese Standhaftigkeit ja Moskau nicht bekommen. In Leningrad genauso. Wir standen kurz vor dem Erfolg. Straßenbahner, Frauen, Arbeiter, alles, was laufen konnte, wurde an die Front getrieben. Alles. Mit einer Brutalität sondersgleichen. Hier würde bei uns, mit unserer europäischen, manchmal sehr degenerierten Erziehung dann einsetzen. Wissen Sie, das können Sie nicht verlangen. Wie können Sie Frauen, wie können Sie 16-Jährige opfern? Sehen Sie, ich hatte einmal vor Generalstabsoffizieren in Hirschberg. Da habe ich darüber gesprochen, dass eine Nation willens sein müsste und dass wir willens sind, wenn es notwendig ist, 16-Jährige und 15-Jährige an die Front zu schicken, um das Volk zu erhalten. Ich weiß, das habe ich im Vortrag gemerkt, dass das bei einer Anzahl der Herren Kopfschütteln hervorgerufen hat. Die Herren haben nicht konsequent gedacht. Es ist besser, es stirbt ein junger Jahrgang und das Volk wird gerettet, als ich schone den jungen Jahrgang und ein ganzes 80, 90 Millionen Volk stirbt aus. Es gab bei den Seegermanen, dass das, was ich hier sage, nicht asiatisch ist, vielleicht denkt der eine oder andere das, sondern dass das konsequent völkisch gedacht ist. Das kann ich Ihnen aus der germanischen Geschichte aus einem Beispiel beweisen. Die Seegermanen hatten, oder vor allem die Vandalen, Franken, die hatten einen Brauch oder eine Sitte. Wenn sie mit ihren Drecks, ihren Seedrecks, dass also das ganze Volk dabei war, über See gingen und sie wurden angegriffen. Und das Schiff wurde leck, sodass die Last auf dem Schiff verringert werden musste. Dann gab es einen Ruf, Gnaden von Bord. Dann mussten die Gnaden, die nicht kampffähig waren, weil sie zu jung waren, die 14, 13, 14, 15-Jährigen, 12-Jährigen, die mussten von Bord und ersoffen. Ganz konsequent völkisch durchgedacht. Die Frauen und Mädchen als Mütter des Volkes, die alles ankommen, die mussten gerettet werden. Die Wehrhaften, die verteidigen konnten und kämpfen konnten, die mussten da bleiben. Und unnachsichtlich folgerichtig, weil jeder dem ganzen Volk verpflichtet ist und nicht dem Einzelnen, hieß es dann, Gnaden von Bord, 2, 3 Jahrgänge wurden auf so einem Schiff geopfert, um die Möglichkeit zu haben, das Volk zu retten. Nur in dem Fall, wenn eine Führung so konsequent denkt, wie es leider drüben Russland gedacht hat, im Falle Moskau, im Falle Leningrad, ist sie befähigt, wirklich zu führen und zu siegen. Die Opferung auf russischer Seite von Facharbeitern in Moskau, von Frauen, von Gnaden, von Greisen, hat den Russen letzten Endes Moskau und Leningrad und damit wahrscheinlich den Verlust, den großen Verlust des Krieges, also in Gestalt von einem Zusammenbruch des Systems, verhindert. Also auch rein militärisch, rein soldatisch eine absolut zu bejahende und erfolgreiche Maßnahme. Man muss allerdings den Mut, das Verantwortungsbewusstsein, die Verantwortungsfreudigkeit und den Willen als Soldat wirklich zu kämpfen, denn deswegen sind wir ja Soldaten geworden, den muss die Führung haben. Jeder Kommandeur, jeder General. Stalingrad ist ein ähnliches Beispiel auf russischer Seite der Beharrlichkeit und Standhaftigkeit. Es hat ganz wenig gefehlt, dass wir Stalingrad hatten. Ich weiß nicht, ob nicht mancher deutsche Offizier in ähnlicher Lage gesagt hätte, dass Stalingrad frisst so viele Menschen auf russischer Seite, also jetzt in der Seite in die Situation des Russen hineingedacht. Das frisst so viele Menschen, das kann nicht verantwortet werden, wir müssen die Häuserblocks aufgeben. Sie wurden nicht aufgegeben. Und letztendlich hat dieses Nicht-Aufgeben, dieses Hineinwerfen, dieses niemals nachgeben, hat uns den Erfolg von Stalingrad genommen und zum Misserfolg von Stalingrad geführt. Sehen Sie, wenn ich mir jetzt im Westen die Dinge ansehe oder angesehen habe, da habe ich vorne zum Teil sehr schwache Divisionen getroffen. Und hinten in der 100-Kilometer-Zone, 150, 200-Kilometer-Zone, da steckte alles voll von Soldaten. Es hieß ja, wir haben vorne keine Männer. Infanterie ist zu schwach. Da konnte man wirklich immer sagen, ein Königreich für einen Mann. Das ist nämlich in einem Krieg und in einer Armee immer das Kostbarste, was es gibt. Mannsbilder, Kerls, die stehen und Kerls, die sich etwas zu verantworten trauen. Was kann denn schon groß passieren? Bei dieselben, die sagen mir beim Russen drüben oder sagen beim Russen drüben, ja, der Russe mit seinen Menschenmassen, wissen Sie, da können wir ihm gar nicht dagegen haben. Wieso? muss ihm sein Rennen beim Trieba genauso schwach, wenn er ein Dorf erobert heißt, antreten, alles mit den wenigen 20 Leuten, die er hat. Wird er für den Meister herausgeholt, wird das Dorf umstellt, wird in der Maschinenpistole ein paar Mal reingeschossen, antreten vom 16. bis zum 50. Lebensjahr rein, die kriegen einen Mantel oder kriegen ein Uniformstück und dann herein als Infanterie. Nach 3 Tagen greifen sie bei uns an. Ich möchte eine Anzahl Kommandeure, die bei uns jammern und sagen, ja, wissen Sie, der Russe mit seinen Massen, mit seinen Massen. Ich möchte diese Kommandeure einmal in derselben Situation sehen. Die würden wahrscheinlich sagen, ja, wissen Sie, mit 3 Tagen Ausbildung können Sie doch keinen Mann an die Front schicken. Ach, der Russe kann es. Wir können es nicht. Warum? Weil wir hier falsch erzogen sind. In einem formalistischen falschen Denken. Weil wir in vielen Fällen noch nicht Krieg geführt haben, sondern den Krieg als wie ein Planspiel betrachtet haben. Der Krieg muss von uns Soldaten, hier auf der soldatischen Ebene, hier, wir müssen bedingungslos sein. Eigentlich, und das muss unser Ziel sein, wir müssen als Soldaten kompromissloser sein wie jeder sonst im Reich. Das müssen wir sein. Wir müssen die Radikalsten sein. Es darf nicht so sein, dass die Nichtsoldaten radikaler sind wie wir. Sehen Sie, ich darf das sagen. Denn ich bin politischer Mann und bin Soldat. Und als Kommandeur und als Oberbefehlshaber von Ihnen, ich trete für mein Offizierskorps ein. Und ich trete für diese Armee ein. Und diese Armee, die wird wieder, trotz des bitteren 20. Juli, trotz dieser Fäulnis, die sich hier aufgetan hat, trotz des Verrates, der im deutschen Offizierskorps Platz gegriffen hat, der noch niemals Platz gegriffen hatte, trotzdem wird die Armee, die wird sich wieder erheben und wird wieder das werden, was sie war und was sie zu sein verdient, bei den Blutopfern. Ich trete dafür ein und deswegen bin ich berechtigt, derartige Dinge und derartige Kritik zu sagen. Das muss unser Ehrgeiz sein und unser Bestreben, dass wir die Kompromisslosesten sind, dass wir die Treuesten, dass wir die Brutalsten in der Durchsetzung des Kampfes sind. Nicht brutal gegen unser eigenes Volk, sondern brutal gegen uns selbst, kompromisslos gegen uns selbst und ganz konsequent im Kampf. Der Kampf ist kein Spiel, das man eines Tages aufgeben kann. Wenn man nicht gesiegt hat, kann man nicht aufgeben. Oder nur, wenn man tot ist. Ich möchte ein weiteres Beispiel. Der Marschall Tito muss wirklich sagen, er ist ein alter Kommunist, dieser Herr Josisch Brod, oder Brosch, wie er heißt. Ein Mann, der konsequent ist. Leider Gottes ist er unser Gegner. Der hat seinen Marschalltitel eigentlich richtig verdient. Wenn wir ihn erwischen, werden wir ihn sofort umlegen. Können Sie sicher sein. Das ist unser Feind. Aber ich wollte, wir hätten in Deutschland einige Dutzend Titos. Männer, die führen und die ein solch starkes Herz und so gute Nerven haben, dass sie ewig eingeschlossen niemals nachgeben. Der Mann hatte doch nichts, gar nichts. Der stand zwischen Russen, zwischen Engländern, zwischen Amerikanern, hatte die Nerven praktisch, die Engländer und die Amerikaner gottvoll hereinzulegen, gottvoll zu bescheißen. Er ist der rote Mann, er ist der Mann von Moskau, er ließ sich von denen die Waffen liefern. Er war ewig immer wieder eingeschlossen, immer wieder fand der Mann einen Ausweg. Er hat niemals kapituliert. Wie der uns auf die Nerven fällt in diesem kroatisch-serbischen Raum, das wissen wir selbst am besten. Weil er konsequent kämpft. Er hat die Frechheit, ein Bataillon, das nennt er Brigade. Wir umgekehrt, wir fallen ja sofort drauf rein, sagen, Brigade, Gott, das ist eine Brigade, militärisches Gehirn registriert sofort. Brigade ist ein Verband mit 6.000, 8.000 Mann. Auf die Art werden aus den 1.000 Mann, die 1.000 Strolchen, die der sich zusammengefangen hat, wird plötzlich als eine Brigade, wird bei uns eingezeichnet. Division, Korps, die werden immer wieder auseinandergehauen. Er immer wieder holt sich der Mann die zusammen. Sie können sicher sein, er ein kompromissloser, standhafter Soldat, ein standhafter Kommandeur ist. Ich will ein anderes Beispiel sagen. Leider auch ein Gegner. Der General Dorr in Warschau. Wir führen seit 5 Wochen, führen wir den Kampf um Warschau. Ich habe als meinen Kommandeur dort den Oberführer von dem Bach eingesetzt. Der Kampf ist der härteste, den wir seit Kriegsbeginn durchgeführt haben. Er ist vergleichbar mit dem Kampf um Stalingrad, mit dem Häuserkampf. So schwer ist er. Dieser General Borr, der also betrogen von den Russen, denn die haben ihn nicht entsetzt, jetzt tun sie so, jetzt möchten sie gerne, angestachelt, hereingelegt von den Engländern. Der Engländer hat durch den Aufstand ausgelöst. Daraufhin stand diese Millionenstadt Warschau auf. Ein absolut unsympathischer Zeitpunkt für uns. Das ist also ganz klar. Wie ich die Nachricht von dem Aufstand in Warschau hörte, bin ich dann sofort zum Führer und darf ich mal das als Beispiel sagen, wie man so etwas in aller Ruhe mal auffassen muss. Ich sagte mein Führer, der Zeitpunkt ist maßlos unsympathisch. Geschichtlich gesehen ist das ein Segen, dass die das machen. Denn über die 5, 6 Wochen kommen wir rüber. Und dann ist Warschau die Hauptstadt, der Kopf, die Intelligenz dieses ehemals 16, 17 Millionen Volkes oder 14 Millionen Volkes der Polen, das uns seit 700 Jahren den Osten blockiert und uns seit der ersten Schlacht bei Tannenberg immer wieder im Weg liegt, dann ist das ausgelöscht. Und dann wird das polnische Problem geschichtlich für unsere Kinder und für alle, die nach uns kommen, schon für uns, wird es kein großes Problem mehr sein. Außerdem habe ich gleichzeitig den Befehl gegeben, dass Warschau, Sie können nun denken, das ist ein furchtbarer Barbar. Wenn Sie so wollen, ja, bin ich. Restlos zerstört wird. Der Befehl lautet, jeder Häuserblock ist niederzubrennen und zu sprengen, sodass ich in Warschau keine Etappe mehr festnisten kann. Die paar Stäbe, die wirklich drin hausen müssen, Soldatenstäbe, die gehen ja gerne in den Keller runter. Das sind ja Soldaten, die sind ja anständig, das sind Soldaten. Und die Etappenschweine, die gehen ja so nicht gerne hin, wo daneben noch die Leichen liegen und verbrannt, dieses scheußlich ist es dort. Und damit ist einer der größten Giftherde, die die Ostfront hatte, ist damit erledigt. Sie können auch sicher sein, wenn wir Paris und die französischen Städte wieder einmal bekommen, wir bekommen sie wieder einmal, dann habe ich mich heute schon verpflichtet. Es wird um alle diese Städte, wird die Feldschandarmerie herumgestellt. Und es kommt kein Stab, aber nicht einer, in irgendeine Stadt herein, die geht aufs Land heraus, in Dörfer, unter 1000 Einwohner. Wohnen in Schlössern für einen Stab, für einen Kommandeur, für einen General ist verboten. Der wohnt bei der Gruppe. Ich darf gleich hier etwas vorausnehmen. Sie werden in den nächsten Tagen, die an Wehrkreisbefehlshaber den Befehl bekommen, wir verlagern die ganzen Garnisonen heraus auf das Land und in die Wälder. Dann werden wir einmal eine sehr frontnahe Erziehung bekommen. Hat den Vorteil, wir werden erstens, wir überziehen das ganze Land mit Garnisonen, sodass jede Lust zu Fallschirmspringereien aufhört. Außerdem freue ich mich, die Engländer sind ja ein furchtbar vorsichtig, systematisches Volk, dass das in die erste Fallschirmdivision da hops gegangen ist. Das wird die ja kolossal warnen, dass Fallschirmspringer also doch kein so gutes Geschäft ist. Aber wir wollen uns vorsehen, ich möchte keine Überraschungen, auf die ich nicht vorbereitet bin. Dann mache ich es sehr gern. Und wir gehen mit den ganzen Garnisonen aus den Kasernen heraus, denn eines Tages werden die doch mit Bomben belegt. Und gehen in Waldlager, da wird sich die Truppe sehr brav Erdbunker bauen, sehr frontnah, das ist sehr praktisch, dann lernen sie es zu gleicher Zeit. Es wird nicht jeden Tag Feldküche gegessen, sondern die sollen sich ihr Fressen selbst kochen, lernen sie es dabei. Und Offizier und Mann, Kommandeur und Mann, wohnt dort draußen. Damit habe ich auch außerdem eine Truppe, ein Offizierskorps, das sich 24 Stunden am Tag und in der Nacht dem Dienst widmen kann. Da ist auch gar nicht einzusehen, warum der Offizier und warum der Unteroffizier an der Front, der wohnt nicht bei seiner Familie und der in der Ersatzbataillon ist, der hat es bequem, der geht ja dann doch abends. Das ist alles sehr menschlich, wissen Sie, das sind ja keine Dinge, die böse sind, aber die für den Krieg nicht taugen. Der geht dann doch abends, wenn er in der Garnison mit seiner Familie zusammenwohnt, kommt doch so und so oft die Frage, die furchtbar verständliche Frage der Frau, ja, warum kommst du eigentlich nie zum Abendessen? Ja, dann geht er zweimal und dreimal und viermal. Ich kenne Leute, die gehen siebenmal in der Woche abends zum Abendessen nach Hause. Ich kenne aber welche, die gehen auch mittags nochmal nach Hause. Und das sind dann, wenn Sie sich da zusammenrechnen, so und so viele Stunden, die der Soldat im Kriege seinen obersten Kriegsherrn und dem Reich am Dienst am Vaterlande wegstiehlt. Dazu sind wir nicht berechtigt. Wir werden diese Maßnahme werden wir treffen und die Armee wird hart werden dabei, das Land wird sehr geschützt sein und es ist maßlos gesunken. Außerdem werden sich dann die Stäbe kolossal verringern. Nun, ich bin etwas abgeschweift von Warschau, der lieblichen Etappenstadt, die es nicht mehr sein wird, zu unseren Waldlagern, das ist ja praktisch, es liegt auf derselben Linie. Ich möchte aber nochmal auf Warschau zurückkommen. Ich wollte, wir hätten eine Unzahl General Bors. Der Mann hat jede Übergabe abgelehnt. Immer wieder. Seine drei Kessel, die er noch hat, die liegen unter dem Feuer unserer Geschütze. Unter dem Mörserfeuer von einigen 60 cm Mörsern. Also das ist schon das Gröbste, was es gibt. Liegen die Tag und Nacht. Die Leute sind so konsequent. Die lassen die Zivilbevölkerung nicht heraus. Sagen, nein, dann habt ihr sie zum Arbeiten. Kommt gar nicht in Frage, die stirbt mit uns. Die Übergaben wurden absolut abgelehnt. Na gut, dann gehen wir eben damit unter. Entweder wir werden entsetzt von den Russen oder von den Engländern, oder wir sterben hier. Aber wir arbeiten nicht für euch. Natürlich wollen aus der Zivilbevölkerung so und so viele wollen da heraus. Das lassen die gar nicht zu. Leute, die dazu reden, die Klugen, die es auch in diesen Reihen gibt, werden erschossen. Wenn die Häuser brennen, die Leute lassen die Zivilbevölkerung nicht heraus. Es ist, ich sagte Ihnen schon, der grausigste Kampf, den wir seit Beginn des Krieges haben. Wenn ein solcher Häuserblock, der muss Stockwerk für Stockwerk, das sind meistens Betonbauten, Eisenbetonbauten, Stockwerk für Stockwerk muss der erobert werden. Da springen, wenn die Leute liegen, da springen die Menschen brennend aus dem Fenster heraus. Da stehen die polnischen Offiziere, da stehen die Kommissare, die stehen da, sie lassen keinen Menschen heraus. Das ist ein brutal konsequenter Krieg. Nun braucht man den Krieg nicht, würden wir den Krieg nicht bis zu dieser Grausamkeit, würden wir ihn ja nicht treiben. Wir mögen uns bloß darüber klar sein, wenn die Gegenseite, der Gegner, die Spielregeln, wie ich es immer heiße, europäischer Kabinettskriege so restlos verlassen hat, sondern wirklich bedingungslosen Krieg führt, dann kann nicht der andere sagen, nein, ich bin ein feiner Mann, sowas tue ich nicht. Sondern dann wird man dem Gegner nur Herr, wenn man genauso brutal, deswegen bleiben wir immer Deutsche und Germanen und werden immer anständig sein. Aber wenn man in Kampfeswillen und in der Kampfesdurchführung genauso brutal ist wie der andere. Sonst muss man unterliegen. Und dann kann man nicht sagen, ja, wir haben nach der HDV so und so, haben wir absolut korrekt gehandelt und werden besiegt. Da pfeife ich drauf, lieber geht alle HDV vor die Hunde. Ich knüpfe noch etwas an. Als sechstes Beispiel. Als Beispiel die Tradition, auf der wir praktisch aufbauen, als jetzt auf dem Gebiet der preußisch-deutschen Armee, ich sage immer preußisch-deutsche und österreichisch-deutsche Armee, die Tradition, die wir aus Österreich haben, mit einem Prinz Eugen und einem Radetzky, ist ebenso wert und ebenso teuer und so kostbar wie die, die wir aus Preußen haben. Wenn ich aber dieses Beispiel der preußisch-deutschen Tradition nehme, auf der, von der so viel gesprochen wird, es wird doch so viel vom Preußentum, von Tradition, das ist bei uns üblich, dann muss ich sagen, meine Herren, dann wollen wir schon auf die echte Tradition zurückgehen. Nämlich auf den Mann, der diese Tradition geschaffen hat, oder auf die Männer, auf den Soldatenkönig, auf seinen Sohn Friedrich den Großen. Ich glaube nicht, dass zum Beispiel die Herren, die am 20. Juli beteiligt waren und durch ihren krankhaften Pessimismus und Defätismus diese ganze schamlose, ebenso dumme wie gemeine Verschwörung angekettelt haben, dass einer von denen sich einmal klar gemacht hat, in seiner falschen Klugheit und seiner falschen Intelligenz, wie eigentlich der Siebenjährige Krieg abgelaufen ist. Der Siebenjährige Krieg wurde vom alten Fritz bewusst, aber bewusst, und das lässt sich aus all den, dafür haben wir ja die Archive und haben ja die Urkunden von ihm selbst, angefangen in dem Bewusstsein seiner militärischen Unterlegenheit. Er wusste aber, ich muss jetzt im Jahre 1756, da waren die Dinge derartig reif, ich muss jetzt schlagen, denn sonst habe ich überhaupt keine Aussicht auf Erfolg. Nämlich, wenn ich es rein generalstabsmäßig in Wahrscheinlichkeitsanteilen ausrechne, so hatte der alte Fritz, wenn ich das, was er beschrieben hat, was er über den Siebenjährigen Krieg bei seinem Beginn, das, was er sich geäußert hat, zu Katt und zu all den Leuten, dann hatte er bei Beginn des Krieges vielleicht 20% Wahrscheinlichkeit, lebend mit seinem Staat und siegreich herauszukommen. Mehr nicht. Auch bei diesem Krieg, am Anfang Blitzsiege, eine Art Blitzkrieg, die großen Siege sind 1756, 57, ein paar vielleicht noch 58. Uns anmaßen würden zu sagen, wir hätten es ähnlich schwer wie er. Das wäre also eine Anmaßung. Er hatte 2,5 Millionen und sich gegenüber ganz Europa. Das war ja das Potenzial, was er hatte. 2,5 Millionen Menschen. Weniger wie heute Finnland. So viel wie die Slowakei. Das war das Potenzial, was der alte Fritz bei seinem Krieg hatte. Und dieser siebenjährige Krieg ist praktisch die Geschichte einiger großer Sieger eines Genies, praktisch die Geschichte der Standhaftigkeit im Erleiden von Schicksalsschlägen, praktisch die Geschichte eines großen Herzens, das sich gegen seine Herrn Minister, gegen seine Herrn Bürgermeister, die gar nicht genug gelaufen kommen konnten, und seiner Majestät aller Untertänigster nahezulegen, dass er doch endlich Frieden schließen soll, und auch gegen einen nicht unerheblichen Teil seiner Generale und Offiziere durchgesetzt hat mit seinem Glauben. Von ihm stammt einmal im Jahr, glaube ich, 59 oder 60 dieses geniale und menschlich, also unbeschreiblich hohe Wort, wo ihm nahegelegt wird, er soll doch Friedensverhandlungen beginnen. Er sagte, ich bin derzeit zu schwach, um vom Frieden reden zu können. Das Wort müssen wir uns mal merken. Das kann nur einer, der wirklich Soldat ist, der wirklich ein Mannsbild ist, der wirklich ein Kerl ist und ein starkes, gläubiges Herz hat. Und nun, meine Herren, auf diesem Erfolg dieses gläubigen Herzens und auf dieser Tradition bauen wir doch auf. Ich glaube, dass wir diesen Teil Teil dieser Tradition, dieser preußischen Tradition, mindestens in unserer Erziehung bisher, sehr vielfach aber dementsprechend auch in unserem eigenen Denken vergessen haben. Und dass es höchste Zeit ist, das geht nun vor allem Sie, die Kommandeure der Schulen, an, mit dieser Standhaftigkeit, mit diesem Willen und mit aufgerichtet an diesen Beispielen der Vergangenheit Ihre Jugend zu erziehen, die Ihnen anvertraut ist. Und dann möchte ich Ihnen noch ein Beispiel nennen, was wir, die wir zu nahe dran sind, gar heute gar nicht sehen, was die Geschichte schon in einigen, vor allem die Militärgeschichte, in einigen Jahren nach dem Krieg schon feststellen wird, die Standhaftigkeit unseres obersten Kriegsherrn, des Führers. Ich weiß sehr genau, wie im Winter 1941 bei dieser schauerlichen sibirischen Kälte die Ratschläge der Klugen, vor allem auch des nunmehr ja verstorbenen Feldmarschalls Kluge, es waren die Armee bis auf die deutsche Grenze oder bis auf die polnische Grenze zurückzunehmen. Dass das der Untergang der Armee gewesen wäre, das wird die Kriegsgeschichte später feststellen und wird jeder, der die Verhältnisse kennt, heute schon feststellen können. Der Einzige, der hier widersprochen hat, sagte, das tue ich nicht, die Armee bleibt vorne, war einsam und allein der Mann, der unser Führer ist, Adolf Hitler. Wenn einmal der Krieg vorbei ist, dann wird das ein ähnlicher Krieg der Standhaftigkeit eines großen Menschen sein in der Geschichte, der Standhaftigkeit des Führers. Je schwerer die Lage ist, umso beharrlicher, umso ruhiger ist. Der Hiobs Botschaft mit einer Größe entgegennimmt, die allein schon zur Ehrfurcht verpflichten wird. Nicht verstanden in vielen Fällen und ewig beharrlich dasselbe bleiben. An diesen Beispielen unserer Gegner, Beispielen, die uns, wie Moskau, Leningrad, Stalingrad, der Kampf in Kroatien unter Tito, der Kampf in Warschau unter den Polen war, an der Größe der Vergangenheit unserer eigenen Tradition und an dem Führer, den der Herrgott uns geschickt hat, Adolf Hitler, an dem mögen wir uns aufrichten. Und an diesen Beispielen des Glaubens, der Standhaftigkeit, des niemals Nachgebens und deswegen Siegens, an den Beispielen mögen wir unsere Jugend erziehen. Nun möchte ich einige Dinge über unsere heutige Lage sagen. Wenn ich es nach dem bisherigen üblichen, möchte mal sagen, Erfahrungen, Gebräuchen machen würde, dann müsste ich also anfangen, wie die Lage im Osten, wie sie im Westen ist. Müsste von vornherein ein tief bedrücktes Gesicht machen und müsste sagen, ja, das ist also verzweifelt. Ich denke gar nicht dran, damit anzufangen. Dass die Lage schwierig ist, das wissen wir, das brauchen wir uns gar nicht erzählen. Ich müsste mal von einer anderen Seite her ansehen. Meine Herren, politisch wird dieses großdeutsche Reich, wird dieser Block in Mitteleuropa von Tag zu Tag mehr wert. Eine eigenartige Tatsache. Vor jede Woche, die vorübergeht, steigert uns in unserem politischen Wert und steigert unsere Kraft als, ich möchte mal sagen, als Sprengkeil die Koalition oder als Sprengstoff geradezu die Koalition unserer Gegner zu sprengen. Die Koalition unserer Gegner, England, Amerika, Russland, ist und war von vornherein eine unnatürliche. Ist ja auch eine Erfahrungstatsache, dass kaum ein großer Krieg durchgeführt wurde, in dem die Koalitionen am Schluss dieselben waren wie am Anfang. Wir selber haben es ja in unserem eigenen Leib erlebt. Auch hier wäre der Siebenjährige Krieg, auch hier wäre der Spanische Erbfolgekrieg, der Dreißigjährige Krieg. Die wirklich großen Kriege wären ja hier die großen Lehrmeister, aus denen man, wenn man nicht nur Zahlen lernt oder einfache Tatsachen aneinander reiht, lernen und für die Zukunft Erfahrungen ziehen könnte. Die Koalition unserer Gegner, der westlichen und des östlichen Gegners, waren und sind bis jetzt ja nur in einem Punkt einig, nämlich in der Vernichtung und Besiegung Deutschlands. In allen anderen maßgeblichen Punkten haben sie völlig verschiedene Gedanken. Es sind nun einige Ereignisse eingetreten. Erstens, Deutschland wurde nach der Sommeroffensive der Russen von den Russen nicht überrannt. Zum Besten komme ich dann. Zweitens, in diesen letzten Wochen hat sich das Schicksal Polens besiegelt. Des Polens, dessen wegen England im Jahre 1939, für die Garantie Polens, ist England im Jahr 1939 in den Krieg eingetreten. Nun kann man sagen, ja, das ist doch den Engländern jetzt wurscht. Natürlich, nach außen tun sie so, als ob es ihnen wurscht wäre und gleichgültig wäre. Alle derartigen Dinge wirken sich einmal aus, besonders wenn sie sich summieren. England hat Rumänien zum Frieden geraten und Rumänien den Russen preisgegeben. Das wirkt sich vielleicht nicht in 3 Tagen oder in 5 Tagen aus, es beginnt sich aber schon auszuwirken, weil der Russe in seiner typisch slawischen Unüberheblichkeit und Unersättlichkeit selbstverständlich nie das Maß hier halten wird, sondern nun im Siegesrausch des Slawen brutal seine Ziele verfolgt. Nun ist daran gekommen Rumänien, Bulgarien. Sie können sicher sein, es kommt daran Griechenland. Jede Position, die wir in Griechenland aufgeben, wird eine Position des Kommunismus werden. Der Balkan bolschewisiert sich. Der Russe marschiert, und das ist sehr interessant, mit einem nicht unerheblichen Teil seiner Kräfte zum Bosporus, an die türkische Grenze. Der Engländer rüstet die Türkei auf. Er pumpt Waffen hinein, noch und noch. Die russische Presse greift die Türken an in einer unverschämten Form. Die türkischen Kräfte sind in erster Linie mobilisiert oder waren, solange Bulgarien noch nicht sowjetisch war, waren sie mobilisiert am Schwarzen Meer, am Kaukasus, ebenso wie englische Kräfte in Irak und im östlichen Teil, also südlich des Kaspischen Meeres, mobilisiert waren und aufgestellt waren. Finnland. Finnland wurde von allen Seiten, von England über den englischen Service, von Schweden, geraten, Frieden zu machen. Nun kamen diese Friedensbedingungen. Finnland zahlt nun blutig eine Zeche. In Schweden, in England, Amerika weniger, die fühlen sich nicht so berührt davon, tritt nun der große Katzenjammer ein. Ich prophezeie Ihnen in keiner Weise, meine Herren, dass nun in 4 Wochen oder in 6 Wochen nun die Koalition auseinander ist. Das braucht seine Zeit. Ich prophezeie Ihnen ebenso wenig, dass durch ein plötzliches Wunder mit V1 und V2, dass dadurch England sturmreif geschossen ist. Aber ich prophezeie Ihnen etwas. Im Lauf der nächsten 12 Monate wird diese Koalition eines Tages brechen. Es wird einer von denen nicht mehr mittun. Es wird sich von einem entweder im Osten oder im Westen. Von ihnen wird sich ergeben, mein Ziel, Deutschland zu vernichten und zugleich meinen Krieg Russland gegen England zu machen, um den Balkan wegzunehmen und sonstige Ziele, Nordafrika, Italien, ein bolschewistisches Frankreich hinzustellen, die kann ich nicht zu gleicher Zeit erreichen. Oder es wird für England die Situation und Amerika die Situation kommen. Unser Ziel, Deutschland zu vernichten, zu besetzen, das kostet uns, wenn wir es wirklich durchführen könnten, selbst wenn wir Erfolg hätten, kostet uns so viel, dass wir dann nicht mehr fähig sein werden, den großen Gegner, der nun im Osten kommt und schon da ist und halb Europa schon in der Tasche hat, dass wir uns dann gegen den wehren können. Eines Tages scheidet einer von denen aus der Koalition aus. Dann ist sie zerbrochen. Und dann wird es für uns erheblich leichter werden. Dann wird es irgendwie zu einer neuen Konstellation kommen. Und dann in dem Augenblick, wo die Koalition weg ist, ist die Tatsache festgelegt, wir konnten von der Koalition nicht besiegt werden. Von einem allein können ohne diesen besiegt werden. Nun ist die Frage, ich kann sie mir nur in ganz großen und manchmal sehr äußerlichen Dingen skizzieren, weil derartige Dinge kann sie ja nur in großen, großen Umrissen sagen, weil die Feinheiten einer solchen Entwicklung ja über für einen großen Kreis, und selbst das wäre schon ein großer Kreis, nicht bestimmt sind und nicht geeignet sind. Denn derartige Entwicklungen, die muss man sich wirklich entwickeln lassen. Und es hat einen absoluten Sinn, dass wir in der deutschen Presse darüber ganz, ganz wenig. Wir wollen ja die anderen nicht dauernd darauf aufmerksam machen, dass wir das wissen. Denn das würde sie unter Umständen da und dort doch wieder zur Einigkeit führen. Man muss sich das entwickeln lassen, muss hier den Nerv haben, abzuwarten. Wenn man nun diese Entwicklung, die ganz zwangsläufig kommen wird, wenn man die nun sieht, wobei ich also nur darauf aufmerksam mache, es ist selbstverständlich, dass der Russe an den Bosporus herangehen wird, denn das ist das 200-jährige Ziel russischer Politik. Es ist ebenso selbstverständlich, dass der Engländer, wenn der Russe im Mittelmeer sitzt, ein bolschewistisches Italien und bolschewisiertes Italien, das ja immer röter wird, wenn er ein bolschewistisches Bulgarien, ein bolschewisiertes Rumänien, ein bolschewistisches Griechenland, bolschewistische Indien hat, dann drückt der Russe auf den Lebensnerv, der nämlich das indische Imperium, das englische Imperium in Indien hält. In Indien einen Bolschewismus zu erzeugen, wird eines Tages nicht so furchtbar schwer sein, weil hier eine Millionenmasse ärmster Proleten wohnt, in einer ganz hauchdünnen Schicht von England und einer hauchdünnen Schicht im Bereich der Maharajas. Das spielt dann in die großen Ostasien-Entwicklungen herein. Wenn man es überhaupt im Ganzen durchdenkt, die Zukunft ist so absolut für uns mit all ihren folgerichtigen Entwicklungen, dass man immer wieder sagen muss, wir brauchen wirklich nur den Nerv haben und niemals weich werden, niemals nachgeben. Wenn man diese Entwicklung sieht, dann kann, werden Sie mir recht geben, wenn man folgenden Satz ausspricht. Wir können dort zum Beispiel nicht wegen einem Zusammenbruch der Heeresgruppe Mitte vor einigen Wochen im Osten. Wegen der können wir doch den Krieg nicht verlieren. Das sind doch immer nur kurze Spannen, wo wirklich die letzte Kraft heraus muss und an die Front muss und niemals nachgegeben werden darf. Sehen Sie, wie hier die Situation so schwierig war, wie die Russen bei August Tomo und Grotno standen und wir praktisch nichts dagegen hatten. Da fuhr der Führer mit der Ding aus Berchtesgaden herauf und fuhr mit seinem Hauptquartier hierher. Glauben Sie mir, das hat diese Provinz gerettet. Das hat sie gerettet. Denn nun kam der Impuls der ganzen Provinz, der ganzen Bevölkerung. Es wurden nicht die Hände in die Taschen gesteckt. Und das wird einmal das große Verdienst dieser, ich möchte es einmal sagen, Willensorganisation, dieser Weltanschaulichen, nämlich der Partei sein. Da hat die Partei dann hier das auf die Beine gestellt und hat den Kreis und den Knaben und das Mädchen und die Frau zum Schanzen angestellt und ein ganzes Volk hat hier seinen Grenzwall geschanzt. Und dann wurde er auf dem Boden wurde diese eine improvisierte, oder zwei improvisierten ostdeutschen Divisionen, wurde aus dem Boden herausgestampft. Und der Wehrkreis hier hat das geschafft. Er hätte es aber auch nie geschafft, wenn nicht hier das ganze Volk und die Parteiorganisationen so mitgetan hätten. Sehen Sie, wir wollen uns auch eines abgewöhnen. Und darin sehe ich eine meiner Hauptaufgaben. Wir wollen uns abgewöhnen, immer beim anderen die Fehler zu sehen. Wir wollen immer beim anderen immer die Vorzüge sehen. Es ist ebenso falsch, wenn wir als Soldaten sagen, ja, doch, dieser Ortsgruppenleiter ist ja ein unmöglicher Mann. Und so, jawohl, wissen wir, bekannt. Der, der vorher dort war, der ist im Feld, der steckt im grauen Rock. Oder der, der vorher dort war, der liegt bei Kaluga oder irgendwo. Wir haben keinen anderen. Genauso, wie ich meine Aufgabe auch darin sehe, bei der Partei zusammen, die sagen, also, wenn Sie da ist ja ein Major, der Mann ist ja furchtbar. Bekannt, sage ich denen auch. Meine Herren, wenn man Besseren hätten, würde man dorthin stellen. Aber viele von diesen Besseren, die liegen auch da. Am Wolchow und bei Leningrad und bei Moskau. Folglich müssen wir den Schlechteren nehmen. Wenn man mit dieser einfachen Vernunft und dieser einfachen Anständigkeit an die Dinge herangeht, dann werden viele Dinge einfacher werden, leichter werden. Und wenn wir einmal etwas sehen, gegenseitig, die Leistung der Armee und die Leistung dieser Volksbewegung, diese Bewegung der NSDAP, wenn Sie es bloß an einem Beispiel sich nehmen, was ist das für uns als Soldaten, als Offiziere angenehm, zu wissen, wenn jetzt der neue Jahrgang in die Kasernen kommt, dann wissen wir heute schon, denn die Erfahrung von 4 Kriegsjahren hat uns das ja gelehrt, der neue Jahrgang wird mindestens so gut sein, er ist jünger, er ist schwächer, weil er in 17 Jahren erst ist, nicht ausgewachsen. Aber gesinnungsmäßig wird der neue Jahrgang mindestens so gut sein wie der vorherige. Sie sind eigentlich von Jahr zu Jahr besser geworden. Nun bitte, meine Herren, muss man sagen, blenden Sie mal rasch zurück, die Älteren von Ihnen, zum Jahr 1917, 18. 1917, Jahrgang 1899 war schon nicht mehr so gut wie der 98. Der Jahrgang 1900, der Neujahr 1918, im August in die Kasernen kam, ein Teil waren brave Jungs und der größere Teil waren die verzogensten und verdorbensten Früchte, die man überhaupt hatte. Das war dann der Hauptzulauf für die Soldatenräte. Da muss ich doch sagen, Donnerwetter, was tun wir uns heute als Kommandeure und als Offiziere leicht, dass wir ein Volk haben oder eine Organisation im Volk, das uns den, die uns den Nachwuchs so innerlich anständig erzieht. Es wird sich manche sogar, das muss ich allerdings hinzufügen, manche Offizier wird sich schwer tun, in seiner Gläubigkeit und seinem Willen mit den Jungen konkurrieren zu können. Das ist das Einzige, wo mancher sich schwer tun wird. Und wir uns eben sehr bestreben müssen, als Kommandeure, diejenigen, die das nicht so können, so ins Kreuz zu hauen oder so herauszusetzen aus dem Anzug, dass das keine Divergenz gibt, nicht, dass der Mann besser ist wie der Offizier. Das wäre ja irgendwie eine verkehrte Welt. Liegt nur an uns, wir können es ja ändern. Ich kam vorher darauf auf Ostpreußen und ich sagte, wir können ja nicht wegen einer schwierigen Situation in einem Krieg, können wir ja nicht diesen in seiner inneren Gesetzmäßigkeit zum Erfolg für diese zum Erfolg führende Entwicklung irgendwie stören lassen. Also, wenn eine so schwierige Situation ist, wie der Zusammenbruch der Heeresgruppe Mitte im Osten, dann muss eben aus der Kraft deutschen Soldatentums heraus, aus der Kraft unserer Herzen und aus der Kraft des Volkes heraus alles getan werden und es führt dann zum Erfolg. Wir haben heute ein Stellungssystem im Osten, tief gegliedert, viele Stellungen hintereinander, nur möglich gewesen durch die Kraft des Volkes. Wir haben wieder eine Front. Vor 2-3 Monaten hatten wir im Osten keine Front, sondern nur Löcher. Jetzt haben wir wieder eine Front, wo da und dort ein Einbruch geschieht. Wir werden das und jenes, was vorspringt, was uns zu viel Druck kostet, werden wir aufgeben, werden wir geordnet aufgeben, so aufgeben, dass einmal wirklich das Wort Absetzen berechtigt ist was sonst ja eigentlich für Abhauen gesetzt werden müsste, sodass wir unsere Geschütze und alles zurückbringen. Aber die Front ist da und sie kostet den Russen immer wieder Blut, Blut, Blut. Und eines Tages geht dieser Saft von diesen Untermenschen auf diesen Burschen aus. Nun, der Westen. Der Westen ist in vielen Punkten tragisch gewesen. Dass ein Großteil des Elends darauf zurückzuführen ist, dass unsere Luftwaffe nicht da war und zu wenig da war, überrundet worden war von anderen, das wissen wir. Ganz offen ist es gar keinen Zweck, darüber wegzureden. Braucht dann ja bloß nach dem Westen fahren und unterwegs dann so und so oft auf 20 Kilometer aus seinem Auto hopsen, dann ist es restlos überzeugt davon. Dann braucht man gar nicht mehr diskutieren drüber. Es war auch etwas anderes. Meine Herren, wenn natürlich, wie es leider der Fall war im Westen, der Wehrmachtbefehlshaber, der unselige General Stücknagel, 2 Jahre lang Verschwörung betreibt und Staatsstreich vorbereitet, dann kann man sich vorstellen, mit seinem Stab, dann kann man sich nicht vorstellen, dass der Mann keine Zeit hat, die Etappe in Ordnung zu halten und den Nachschub in Ordnung zu halten. Dass im Westen eine solche Etappe entstanden ist, tja, meine Herren, da muss ich nur etwas sagen. Die Schuld müssen wir schon auf uns selber nehmen. Denn wer hat denn drüben im Westen befohlen? Das hat doch keine... Das hat weder... Es war weder eine Frage der Spitzengliederung, noch war es eine Frage irgendeines zivilen Reichskommissars, noch war es eine Frage der Heimat, sondern es war nur eine Frage, die intern bei uns war. Wir waren doch in der Lage, sagen wir mal, die Etappenstadt Paris von, ich weiß nicht, wie viel sie hat, ich nehme an, sie wird so 100, 150.000 Menschen gehabt haben. Oder 200.000, ich weiß es nicht, das lässt sich gar nicht so genau feststellen. Oder früher die Etappenstadt Riga mit 38.000 Menschen. Kiew früher mit 65.000. Wir waren doch in der Lage, wir haben doch befohlen. Wir waren doch in der Lage, die zu verringern. Warum haben wir es denn nicht getan? Das ist doch unsere Schuld. Es ist doch unsere Schuld, dass wir im Jahre 1917, 18 damals mit der Etappe nicht fertig geworden sind. Früher hieß es Bagage, dann hieß es, in den neuen Kriegen 1914 hieß es dann Etappe. Dann war das Wort auch wieder, hat einen miserablen Gang, jetzt haben wir es dann rückwärtige Dienste geheißen. Oder Operationsgebiet, oder rückwärtiges Heeresgebiet. Der Dreck ist deswegen nicht anders geworden. Und wir sind mit diesem Dreck nicht fertig geworden. Da kommt wieder das, was ich vorher sagte. Ich habe ihm damals bei der Heeresgruppe in der Ukraine, das habe ich mir den Mund wirklich völlig geredet, habe den Leuten gesagt, na, machen Sie es doch so. Holen Sie doch von einer Division, da würde ich einer Division sagen, so, Sie sind berechtigt in Kiew. Ich habe mich damals selber um die Dinge angenommen. Von allen aus Kiew, aus dieser Verpflegungsstärke von 55.000 oder 65.000 Mann, Sie haben einen Mangel an Infanteristen, sind berechtigt, sich 2000 Mann herauszuholen. Nehmen Sie eine Anzahl richtiger, braver Lanzer und Frontschweine, die brutalsten Büffel von Kommandeuren, die Sie haben, dann machen Sie einen Transportzug und dann räumen Sie mal dieses Champignonbeet da ab. Das wächst nämlich von selber wieder nach. Und wenn wir die Etappe laufend so abgeschöpft hätten, hätten wir niemals an der Front einen Mangel an Infanteristen gehabt. Das war doch die Möglichkeit. Wenn wir es nicht getan haben, meine Herren, dann ist das unsere eigene Schuld gewesen. Ich habe mir die Bilder, ich kannte sie ja vom Osten schon, ich habe mir die Bilder jetzt im Westen, habe ich mir angesehen. Dabei muss ich etwas sagen. Der Mann, wenn er angesprochen wird, kreuzbrav und anständig. Manchmal hilflos verzweifelt, was sollen wir denn eigentlich tun? Ich habe in vielen Fällen festgestellt, dass bei solchen Kolonnen, bei solchen Haufen kein Offizier war. Die Offiziere mit Marschbefehlen, in dem Kapitel komme ich nachher noch, die Herren möchte ich nämlich nicht besonders annehmen, mit Marschbefehlen weit in die Heimat. Da hat ein Schweinchen dem anderen Schweinchen den Marschbefehl aufgestellt. Wurde Marschbefehl aufgestellt für die Feldkommandantur oder so und so, nach Berlin, nach Stettin, möglichst in den Ort, wo der Herr zu Hause war, um sich von seinem Luderleben in Frankreich dann auszuruhen. Die Männer dann allein herumirrend, ein manchmal trostloses Bild. Im Moment, wo man sie ansprach, ich habe wirklich, glaube ich, mit Tausenden von Soldaten jetzt im Westen gesprochen, bin von Trier, die ganze Westfront runter, bis Schwerabmeer, bis Mühlhausen, Kolmar, bis Metz, bis überall. Ich bin immer wieder vorgefahren, immer mit dem Auto, immer mit den Männern gesprochen. Das erfreuliche Bild insgesamt, der deutsche Soldat ist anständig. Keinerlei Erscheinung wie 1917, 18. Nicht die geringste. Aber es war ein absoluter Mangel an Offizieren in der Zahl, die Offiziere waren weg. Und es war ein Mangel in der Haltung der Offiziere. Einem Ort passierte mir Folgendes. Komme an den Bahnhof, steht ein Transportzug da. Fliegeralarm. Die Flieger, die flogen da herum, jeden Augenblick konnten da Bomben runterfallen. Der Transportzug, da waren einige hundert Männer noch drin. Eine Waffe schob da brav auf und ab. Einen Unteroffizier habe ich bekommen. Einen. Sag ich, wo ist der Kommandeur? Ja, das ist dort draußen. Er ist weg. Das hat mir eine halbe Stunde gekostet, bis ich den Herrn Kommandeur gefunden habe. Dann fand ich ihn, sage ich, Sie passen Sie mal auf. Was haben Sie jetzt hier veranlasst? Was haben Sie gemacht? Ja, ich habe Befehl Fliegeralarm gegeben. Da muss ja alles aus den Bahnen raus. Sag ich, wollen Sie mal mit rübergehen? Sag ich, wir haben ja beide Zeit. Schaut gar nichts, wenn da eine Bombe runterfällt. Wir werden schon nicht draufgehen. Kommen Sie mal mit. Gucken Sie mal an, wie viele hundert Leute sind da drin? Ja, die haben den Befehl nicht befolgt. Sag ich, ach, wie reizend. Dafür haben Sie ja die Angststücke gekriegt. Damit Sie sich nicht durchsetzen. Damit Sie Ihr teures Leben, damit Sie das in Sicherheit bringen. Sagen Sie mal, mein lieber Herr Hauptmann, sagen Sie mal Folgendes. Wenn jetzt da eine Bombe runterfällt und schlägt Ihnen 20 Mann vor, dann müssen Sie ja doch den Angehörigen das mitteilen. Wie teilen Sie denen das mit? Sind Sie so schlecht und so miserabel und so charakterlos und verlogen, dass Sie denen schreiben, der ist im Heldentod gestorben? Sondern wenn Sie ehrlich sind, dann müssen Sie schreiben, weil ich ein pflichtvergessener Offizier war und nicht dafür gesorgt habe, dass Ihr Sohn in Fliegerdeckung kam, ist Ihr Sohn gefallen. Sag ich, wie Sie mit den 20 Holzkreuzen, die Sie dann auf dem Gewissen haben, wie Sie in Ihrem Leben damit fertig werden? Sag ich, mein lieber Herr, das möchte ich gerne wissen. Sag ich, gut, jetzt werden wir mal, wir haben dann die ganzen Leute antreten lassen. Die Männer, brav, nette, junge Burschen, das war so ungefähr Jahrgang 26, also das Beste, was wir haben. Und dann haben wir dann in den Wald geführt, sage ich so, diesmal geht es Kriegsgericht bei Ihnen vorbei, vielleicht sind Sie so anständig, ich appelliere an Ihre Macht, einen anständigen Eindruck. Sag ich, Ihr Herrn Offiziers, ihr bleibt so lange da, bis der letzte Mann heraus ist. Und dann ist eine kleine Wache von ein oder zwei Mann, die notwendig sind, sagen, da ist ein Offizier dabei. Wer die Achselstücke trägt, hat er hier auch das Vorrecht, nicht der Mann. Aber diese Beispiele, meine Herren, die könnten Sie verhundert und vertausendfachen. Und hier müssen wir mit der Erziehung einsetzen, das geht vor allem Sie, die Kommandeure, an. Dass dieser junge Offizier so etwas an Pflicht bewusst wird. Wenn er das Achselstück bekommt und dieses Vorrecht, dann hat er ein einziges Vorrecht. Nämlich das, dass er mehr tut und dass er bis zum Letzten für seinen Mann sorgt. Wir können so dankbar sein, dass wir diese anständigen deutschen Soldaten haben. Dann wollen wir auch so anständig sein, sie anständig zu führen. Rein militärisch, glaube ich, wir werden September, Oktober werden wir noch durch manche Schwierigkeiten und durch manche Krise hindurchgehen. Das ist ganz selbstverständlich. Wenn wir Glück haben, wird das Wetter schlecht. Darauf kann man aber nicht bauen. Man kann bloß hoffen. Aber ich fürchte, dass dieser Petrus auf der anderen Seite ist. Damit kann man militärisch nicht rechnen. Folglich ist es richtig, wenn wir annehmen, dass wir im September und Oktober in der guten Jahreszeit, dass wir sehr viel Schwierigkeiten, sehr große Schwierigkeiten durch die feindliche Luftwaffe haben werden. Wir haben jetzt die Notwendigkeit, das ist die erste Notwendigkeit, dass wir den großen Schwung, den der Gegner gehabt hat und an manchen Stellen noch hat, dass der abgestoppt wird. Der wird abgestoppt. Er wird da und dort einbrechen, ist da und dort eingebrochen. Dann muss er eben durch das so lange hingehalten werden, bis durch die Neuaufstellung, die gerade Sie, meine Herren Generale, in Ihren Wehrkreisen vornehmen, bis durch die Neuaufstellung, bis diese neuen Divisionen geordnet und ausgerüstet von hinten nach vorne kommen. Es muss improvisiert werden, was überhaupt nur möglich ist, bis diese Westfront wieder ganz fest und sicher steht. Denn wir wollen ja auch nicht vergessen, jetzt kommt wieder eine ganz nüchterne militärische Rechnung, die ja auch richtig ist, dann am richtigen Platz. Der andere hat 60, 70 Divisionen für die ganze Westfront. Meine Herren, nehmen Sie die Weltkriegszahl, mit 70 Divisionen macht man keine großen Operationen, kann man auf die Dauer im Westen keine großen Operationen machen, wenn sie sich verteilen. Wir werden die Westfront stabilisieren, wir werden mit zusammengebissenen Zähnen in diesen November und Dezember hereinkommen, wo ganz natürlich ein schlechteres Wetter und eine schlechtere Jahreszeit die Luftüberlegenheit des Gegners nicht so fühlbar macht. Wir werden in diesen Monaten in der Lage sein, die mit aller Energie betriebene Wiederaufbau der Luftwaffe durchzuführen, sodass wir dann an Schwerpunkten wieder stark sein können. Und wir werden in absehbaren Monaten wieder in der Lage sein, selbst zu schlagen und selbst das Gesetz des Handels in unsere Hand zu nehmen. Irgendein müdes, eine müde Einstellung, ja, wir gehen jetzt an die Vogesen zurück, dann haben wir noch den Rhein, dann haben wir noch den Schwarzwald, dann setzen wir uns wieder ab. Mit diesem Geist muss gebrochen werden. Es wird jeder Meter wird verteidigt und wird geschlagen, denn jeder Meter, den es sich erkämpfen muss, stoppt ihn ab und jeder Meter kostet ihm seine Kraft. Der andere ist nicht so angriffsfreudig, wenn er sein großes Material nicht da hat, dann geht er ja gar nicht vor. Der Krieg hat doch für den englischen Infanteristen und für den amerikanischen, hat doch irgendwie keinen tiefen Sinn. Es sind doch in diesen Völkern Spannungen allerschlimmster und allergrößter Art. Den Amerikaner interessiert letztendlich der japanische Krieg. Der interessiert ihn, der ist volkstümlich. Den Engländer interessiert den englischen Infanteristen, und das wird mir jeder recht geben, der im Westen war, so furchtbar freudig zum Angreifen ist er nicht. Denn der Krieg hat keinen so großen Sinn für ihn. Ich komme nun zum Dritten. Was haben wir nun zu tun? Ich möchte mich zunächst an Sie, meine Kommandeure der Schulen, wenden. Ich habe manches schon in meinen bisherigen Ausführungen vorausgenommen. Erziehung, Erziehung und nochmals Erziehung. Erziehen Sie die Charaktere, erziehen Sie die Herzen. Selbstverständlich bringen Sie den Jungs, die die Männer führen sollen, alles bei, was Sie soldatisch ihnen beibringen müssen. Das Handwerk allein nützt aber nichts. Das beste Instrument in der Hand eines Stümpers nützt nichts. Die beste Waffe in der Hand eines Mannes, der sie nicht gebrauchen will oder dessen Herz feil ist, nützt nichts. Erziehen Sie, und ich kann mich hier kurz fassen, erziehen Sie Ihre jungen Offiziere, erziehen Sie diese Offizierskorps zu einer fanatischen, bedingungslosen Treue. Meine Herren, wenn dieser Begriff Treue in Deutschland wirklich verschwinden würde, und er wird aber nicht verschwinden, wenn der nicht das Fundament von allem ist, meine Herren, dann bricht alles das, was wir an deutschen Staat, an deutschem Reich, an deutscher Armee, an Disziplin, an Autorität aufgebaut haben, das bricht dann zusammen. Wenn wir, die höheren Kommandeure, die Generale, die Feldmarschälle, wenn wir nicht das leuchtende Vorbild der bedingungslosen inneren Treue sind, dann können wir nicht erwarten, dass der Mann unter uns und dass der kleine Offizier auch treu ist. Dasselbe gilt für den Gehorsam. Dasselbe gilt für die Kameradschaft. Dass wir wieder eine echte Kameradschaft, nicht ein Glicken und nicht eine Kollegenschaft erziehen, die zusammenhält, weil es sehr praktisch ist, weil es der Kollege von seinem Fach ist, sondern überwiegend ein Hauptbegriff dieser Kameradschaft, der muss sein, dass das Korps sich selbst sauber hält, dass der unwürdige, unanständige, feige zunächst einmal, wenn es nur ein Augenblick oder ein Tag der Schwäche ist, von seinen Kameraden gepackt wird, nicht von seinem Kommandeur. Der Kamerad, die Kameraden müssen ihm sagen, mein Lieber, dass du ihn bist. Du hast jetzt eine schwache Stunde gehabt, du gehst sofort wieder nach vorne. Oder, mein Lieber, das tun wir nicht, dass du so feige, so defektistisch daher redest. Und wenn er es nicht lässt, meine Herren, dann gibt es eine Kameradschaft, die am meisten gilt. Nämlich die Kameradschaft des beschworenen Eides. Die Gefolgstreue zum Gefolgsherrn, zum obersten Kriegsherrn. Das gilt in erster Linie. Das steht über allem. Dann erst gilt die Kameradschaft unter uns. Tut man das nicht, dann wird man ein ziviler Kollege eines Beamtenbundes, eines Advokatenverbandes oder so etwas Ähnliches, weil ich das in keiner Weise herabsetzen will. Aber es hat die Kameradschaft mit diesem heiligen Wort deutschen Soldatentums nichts mehr zu tun. Erziehen Sie die jungen Offiziere zur Pflichterfüllung und zu Fleiß. Erziehen Sie dazu, dass Sie keine Vorrechte haben, sondern dass Sie nur Pflichten und nochmal Pflichten haben. Je länger der Krieg dauert, umso mehr muss der Offizier tun. Das wissen wir alle, dass die Kommandeure in vielen Fällen nicht die Erfahrung haben, wie sie sie bringen können. Dass die Kommandeure, die jungen Kommandeure, hervorragende Kampfkommandeure sind, dass sie aber keine guten Erzieher sind. In vielen Fällen keine guten Erzieher, weil ihnen einfach die Erfahrung fehlt. Das Lebensalter und die Möglichkeit, Erfahrung zu sammeln. Denn wenn ein Kommandeur sein Bataillon 4 Monate führt, um dann zu fallen oder verwundet zu werden, in den 4 Monaten hat er gerade die ersten Erfahrungen gesammelt, dann geht er weg. Wenn ein Kompanieführer von 22 Jahren 3 Monate die Kompanie führt, 4 Monate, dann hat er gerade die ersten Böcke geschossen. Und hat also gerade ist da von seinem Kommandeur nun zurechtgewiesen und sagt, Sie, mein Lieber, so dürfen Sie das nicht machen. Die Strafgewalt dürfen Sie nicht so gebrauchen, sondern müssen es so machen. Lassen Sie in dem bei dem Mann kommen. Oder passen Sie auf, dass Ihr Feldwebel nicht die Kompanie führt. Wenn er gerade diese ersten Dinge gelernt hat, ruft ihn oft das Schicksal ab. Meine Herren, was wissen wir? Darüber zu lamentieren, meine Herren, ist sowas an unsoldatisch und unmännlich. Glauben Sie, dass bei den anderen nicht so ist? Glauben Sie, dass bei den Engländern nicht so ist? Glauben Sie, dass bei den Russen nicht so ist? In einem langen Krieg sinkt, sagen wir mal, der Wert, der hohe Durchschnittswert eines Offizierskorps und eines Unteroffizierskorps und der Infanterie und der Einzelspezialausbildung sinkt von Jahr zu Jahr. Das ist zwangsläufig. Es kommt nur darauf an, dass man am Schluss der Bessere ist. Relativ im Verhältnis zum anderen. Es kommt nicht darauf an, dass man ein Friedensideal anstreben wollen wir schon, aber dass man ein Friedensideal erreicht und wenn man es nicht mehr erreichen kann, dann jammert. Davon ist noch nie etwas geworden. Sondern improvisieren Sie auch hier und erziehen Sie eben in ganz klarer Erkenntnis dieser Schwierigkeit, erziehen Sie den jungen Offizier und sagen, mein Lieber, du kannst als Zugführer, als Kompanieführer nicht darüber schweben, sondern das macht dein Feldwebel, ich habe gute Zugführer, ich habe gute Unteroffiziere. In vielen Fällen wirst du die nicht haben. Du wirst dich als Zugführer, du wirst dich als Kompanieführer oft um den einzelnen Mann kümmern müssen. Und du wirst dann keine Zeit haben, abends spazieren zu gehen in der Garnison oder mit dem Mädchen zu gehen, wobei ich dem das herzlich gönne, aber du wirst in vielen Fällen, der Krieg ist ein eisernes Muss, da wirst du auf der Stube deiner Männer sein müssen, im Erdbunker draußen bei deinen Männern und wirst eben den Unterricht, den der Kriegsunteroffizier nicht mehr so abhalten kann, den wirst du, mein lieber Herr Leutnant, selbst abhalten. Und es muss so sein, dass du von deinen 100 Mann, die du hast, dass du wirklich jeden kennst, dass du seinen Kummer kennst, dass er so ein Vertrauen zu seinem Alten, und wenn der Alte 21 Jahre ist, dass er ein solches Vertrauen zu seinem Alten bekommt, dass er dem seinen Kummer sagt und sagt, ich bin jetzt ausgebombt worden oder mein Kind ist gestorben oder wie können Sie mir helfen, Herr Leutnant? So muss das sein. Das kostet viel Zeit, viel, viel Zeit, aber es ist unsere Pflicht und dazu müssen Sie die jungen Offiziere erziehen. Zu etwas Weiteren, was ich auch schon oft bei meinen Ansprachen an die Offizierskorps ausgesprochen habe, was ich auch nur kurz erwähnen will, erziehen Sie mir den jungen Offizier zu einer absoluten Wahrhaftigkeit. Wir müssen aus dieser verlogenen Phraseologie, die wir uns in den letzten Jahren angewöhnt haben, im militärischen und im zivilen Sektor, wir müssen aus der wieder herauskommen. Wir wollen die Dinge, ohne jemals pessimistisch sein, beim Namen nennen. Wir wollen aber nicht Dinge, die scheußlich sind, die wollen wir nicht vergleistern und uns selber vormachen, als wären wir ganz feine Leute. Wenn eben irgendwo eine Schweinerei passiert ist, wenn eine Gruppe in einer Kompanie versagt hat, dann wird das nicht zugetuscht, sondern wird das ausgesprochen. Wenn ein Regiment eine Kompanie stiften gegangen ist, dann wird ihr nicht bescheinigt, dass sie heldenhaft gekämpft hat oder dass sich befehlsgemäß abgesetzt hat, sondern wird es geheißen, die 12. Kompanie ist davon gelaufen. Das wird den anderen Kompanieführern mitgeteilt und dann wird ihnen gesagt, so, ihr kriegt jetzt 14 Tage oder 3 Wochen Zeit, um diese Scherte auszuwetzen. Mein lieber Herr Kompanieführer, entweder Sie finden dabei den Tod oder Sie verdienen sich dabei das Ritterkreuz, dann wollen wir das vergessen. Wenn nicht, dann kommen Sie vors Kriegsgericht und das Kriegsgericht darf dann nicht eine Farce sein, weil ich habe ein Verfahren beim Kriegsgericht eingeleitet und dann passiert nichts. Sondern die Dinge, die müssen echt sein. Wir wollen nicht eine romanische Phraseologie bei uns gelten lassen. Wir wollen, das kann ich immer nur wieder sagen, nicht jemand bescheinigen, dass er ein Held ist. Das soll die Geschichte nachträglich uns bescheinigen, ob wir Helden waren oder nicht. Wir können das von einem Toten sagen, der wirklich ein Held gewesen ist. War er kein Held, meine Herren, wollen wir uns auch nicht in eine Lüge hineinbegeben. Wir werden auf einen Toten nicht schimpfen und ihn nicht schlecht machen. Wir werden aber nicht, bloß deswegen, weil es schön klingt, dem bescheinigen, dass er ein Held gewesen ist. Mit diesen Worten wollen wir wieder sparsam sein. Nicht so leichtfertig. Wir wollen bei Auszeichnungen, wenn wir jemanden zur Auszeichnung einreichen, wir wollen nicht auf dem Standpunkt stehen, dass das Deutsche Kreuz oder das Ritterkreuz zum Dienstanzug eines Kommandeurs gehört und allmählich eben der Mann damit ausgestattet werden muss. Sondern das, wir wollen nicht in den Begründungen zu diesen Auszeichnungen als Romane hineinschreiben, sondern kurz und echt und wahrhaftig. Denn nur damit allein dienen wir unserem eigenen Korps und der Stärke dieser Armee, auf die Deutschland rechnet. Die Erziehung dazu muss früh einsetzen, in 1000 Kleinigkeiten beim jungen Fähnrich auf der Offizierschule, beim jungen Unteroffizier auf der Unteroffizierschule. Wir wollen die Männer, das ist auch der letzte Punkt, den ich vor allem fordere, zur Zivilcourage erziehen. Ich komme zum Ausgangspunkt wieder zurück. Wir wollen nicht nur Männer, die einen Bunker stürmen und die einen Panzer knacken und dabei tadellos tapfer und anständig sind, sondern wir wollen dem deutschen Volk und dem deutschen Reich das Erziehen helfen, was es am notwendigsten braucht, was jedes Volk braucht. Mannsbilder, die streben, die sich niemals umwerfen lassen, die etwas wagen, die etwas verantworten. Meine Herren, ich glaube, Sie haben es ja nicht so schwer, jetzt etwas zu verantworten. Sie alle, die hier sind, ich habe eine bestimmt für Untergebene sehr angenehme Eigenschaft. Ich decke nämlich meine Untergebenen absolut. Lieber tut einer einmal zu viel. Daran ist noch nichts kaputt gegangen. Ich denke ihn schon dafür. Ich habe im Jahre 1933, 34, wie der Kampf gegen die Kommune anging, die Polizei gedeckt bis zum Äußersten. Ich habe jeden meiner SS-Männer gedeckt, wenn es anständig war. Und ich werde genauso, wo ich jetzt Ihr Oberbefehlshaber bin, jeden von meinen Untergebenen decken. Wenn er tapfer und anständig ist und treu ist, dann kann er einmal über das Ziel hinaushauen und über das Ziel schießen, das macht gar nichts. Wenn jemand zuhaut, haut er auch einmal daneben. Das kann immer passieren. Nur der, der nie zuhaut, der kann natürlich nie daneben hauen. Von dem kommt aber ohne dies nichts. Und nun ein paar Worte. Dann darf ich Ihnen allen etwas noch mitteilen. In diesen Tagen wird ein Führerbefehl, ein Aufruf herauskommen, die Gründung des Volkssturms. So wie der Landsturm im Jahre 1813 gegründet wurde, als nicht als militärischer Landsturm, wie wir es in der alten Armee hatten, sondern das Volksaufgebot vom Gnaden bis zum Greis. So wird jetzt in Deutschland der Volkssturm aufgerufen vom 16. bis zum 60. Lebensjahr. Das wird kein von seiner Arbeit in der Fabrik, in seinem Amt, auf seinem Bauernhof abhalten. Es wird aber da sein, und er wird in diesen Kompanien und Bataillonen, die von den Gauen aufgestellt werden, von den Gauleitern, wo wir alte Waffen, französische Gewehre, was es an italienischen Gewehren, was es an alten Flinten gibt, Jagdgewehre, ganz gleich, wo die Männer am Panzerfaust und Panzerschreck und ähnlichen Dingen, an improvisierten Dingen, wie Benzinflaschen und so weiter, zur Panzerbekämpfung ausbilden werden, wird das aufgestellt. Denn die Führung dieses Volkssturms hat der Führer in seinem Auftrag mir übergeben. Sie können etwas sicher sein. Sie können etwas sicher sein. Wir werden mit diesem Volkssturm die Garantie übernehmen können, dass niemals ein Aufstand ausländischer Arbeiter oder Gefangener in Deutschland passiert. Das hätte ich aber auch schon vorher übernommen, denn eher hätte ich die im Blut ersaufen lassen. Es wird aber damit leichter sein. Zum Zweiten, wir werden in der Lage sein, den Stellungsbau, den wir im Osten und Westen vorangetrieben haben, mit gewissen Kräften dann wenigstens zu bewachen oder gewisse Auffanglinien aufzustellen. Vorbildlich hat das in Schlesien in Zusammenarbeit mit dem Kommandierenden General Kochen, hat der Gau Schlesien in Niederschlesien das schon gemacht. Ebenso ist es in Ostpreußen auch mit dem Kommandierenden General in Zusammenarbeit auf dem besten Wege. Wir werden das überall machen. Wir werden aber auch dann, wenn irgendwo der Feind einbrechen sollte, wird er auf ein so fanatisches, verrückt bis zum letzten kämpfendes Volk kommen, dass er ganz bestimmt nicht durchkommt. All das anderes habe ich jetzt in der Organisation. Für den Fall, dass irgendein Gebiet tatsächlich verloren geht. Das, was der Russe am Partisanenkrieg gemacht hat, das machen wir auch, das können wir nämlich leicht. Der deutsche Junge und das deutsche Mädel, der deutsche Mann und die deutsche Frau, die werden das von einer ganz anderen Ethik getragen, durchführen, wie es vielleicht der Russe mit seinen verbrecherischen Partisanen machte. Ich glaube, dass dieses Zähnezeigen und dieses ganz klare Bekenntnis des deutschen Volkes, dass sie eben mit uns bis zum letzten Mann und bis zur letzten Frau zu rechnen haben, das wird die beste Wehr für Erding und wird der beste Schutz und die größte Kraft für uns sein. Ich glaube, das wird auch etwas sein, was diesen Krieg, wenn ich jetzt ein Jahr überblicke, abkürzen wird, weil es die Erkenntnis für West oder Ost, dass ein Besiegen dieses Landes fast unmöglich oder unmöglich ist, oder mindestens, dass ein Besiegen dieses Landes einem selbst die Lebenskraft kostet, diese Erkenntnis wird durch diesen Volkssturm und seine Organisation und durch seinen Einsatz vermittelt werden. Aber dann wird der Volkssturm selbstverständlich auch sehr praktisch und sehr gut sein für alle Fallschirmspringereien und für die Jabu-Bekämpfung. Für die Wegreise habe ich nun folgende, für die Herrn Wegreisbefehlshaber folgende Wünsche und folgende Anweisungen. Erstens halten Sie mir aus Ihren Offizierskurs in einer bisher noch nicht dagewesenen Kompromisslosigkeit jeden Defätismus und jede Vergiftung ferne. Offiziere, die hier nicht, die Ihnen bekannt sind und hier nicht taktfest sind, die werden sofort dem Personalamt in einer besonderen Kategorie, nicht mehr notwendig für den Dienst, werden sie überwiesen. Das Personalamt bekommt von mir eine Anweisung, wie wir diese Offiziere dann praktisch verwenden werden. Zweitens, ich bitte das, Sie kriegen das, Sie werden wohl, wenn Sie nach Hause kommen, übermorgen, vielleicht morgen oder übermorgen, wenn Sie das vorfinden, dass jeder dieser Schnellreiser, die mit Marschbefehl vom Westen nach Hause gereist sind und sagen, ich bin ganz ordnungsgemäß, befehlsgemäß da, nämlich wo der feige Herr X dem feigen Herrn Y nämlich den Marschbefehl gegenseitig ausgestellt hat, dass die alle raschestens zusammengefasst werden, ebenso wie ich bitten darf, jeden Offizier, jedes Alters, der noch bei Ihnen Dienst macht, in irgendeinem Wehrkreis, und für den Sie keine eigentliche Verwendung haben. Jeder Offizier wird sich überlegen müssen, wo tue ich den hin? Der kommt in einer Schnellmeldung oder Sondermeldung, das bitte ich, dass das Personalamt dann noch, das wollte ich heute mit Ihnen sprechen, ausarbeitet, das muss aber ganz ohne Bürokratie gehen, kommt der auf einen Truppenübungsplatz. Und ich habe für die Herren Verwendung. Nämlich kann Ihnen das sagen, und das wird Ihnen allen selbst am Herzen liegen. Aus denen ich weiß, dass diese Herren, die hier so bisher keine Verwendung hatten und die in den rückwärtigen Diensten 4 Jahre lang Dienst machen mussten, das Schicksal hat sie eben dorthin verschlagen, dass die schwer darunter gelitten haben, dass sie in diesem Krieg noch nicht kämpfen konnten. Und diese Gelegenheit will ich den Herren verschaffen. Wir werden daraus Offiziersbataillone machen, und zwar Stellungsbataillone, da können auch die älteren Genießer, die in Frankreich sich 4 Jahre gestärkt haben, können da auch drin Dienst tun. Und da wird als erstes, wird das heute brave Offiziersbataillon, das bei Metz, nämlich die Kriegsschule, mit den 1000 jungen Leutnants, die wir mit Volksgrenadierdivisionen brauchen, die lösen wir damit ab. Außerdem, meine Herren, und ich spreche ja die Dinge vor Ihrem Kreis aus, weil ich ja Ihr Verständnis, Ihres Verständnisses sicher bin. Außerdem wird diese Maßnahme zur Folge haben, dass sehr viele einen merkwürdigen Drang zur Front bekommen, um wenigstens als Zugführer oder Kompanieführer irgendwo unterzukommen. Und außerdem wird das unsere Garnisonen reinigen. Und es werden viele nicht so aus diesen Garnisonen verschwinden. Ich darf bitten, dass hier mir kompromisslos geholfen wird. Und ich brauche dazu Ihre Mitarbeit und Ihre tätige Arbeit, meine Herren Wehrkreisbefehlshaber. Drittens, das selbstverständlich ist, brutales Durchgreifen gegen jede Etappenerscheinung. Auch wenn das über Ihre Kompetenzen da oder dort hinausgeht. Ich decke Sie, Sie können ganz sicher sein, wegen etwas zu viel werde ich niemals jemandem einen Vorwurf machen. Wer dann vielleicht sagen, ja, das war ein Irrtum, der hat einen Befehl falsch verstanden, natürlich darf er das nicht, aber jetzt kann ich es nicht mehr reparieren, ist schon weg. Na? Aber greifen Sie zu und greifen Sie durch. Die Dinge stehen auf der Straße. Man braucht sie bloß packen. Was man damit machen kann, hängt eng zusammen, hängt damit, das Zusammenfassen gerade in den westlichen Wehrkreisen von all dem Zeug, was jetzt zwischen Front und Rhein oder auch rechts des Rheins schon sich rumtreibt in Dörfern und ein idyllisches Dasein führt, zu Bataillonen, die man an die Front schiebt. Ich habe folgendes Beispiel selbst durchexerziert. Ich war in Trier. In Trier fiel mir auf, dass maßlos viel Soldaten rumstanden. Das war also eine Freude geradezu. Zu gleicher Zeit hieß es, die Front von Luxemburg wird geräumt, weil die Truppen vorne zu schwach sind. Westwall haben wir nur ungenügend besetzt. Ich guckte mir den Herrn Standortkommandanten an, kam um 7 Uhr, es war um 7 Uhr abends, kam mit einem kolossal angenehmen Geruch von Mosel. Mit einer Fahne kam er bei mir an. Absolut in Haltung, aber man merkt, er hatte genossen. Den habe ich an dem Tag abgesetzt. Sagt er, wer Herzleiden, schön, für Herzleiden kann man nichts, aber dann darf man eben dort nicht hingehen. und habe einen jungen Oberstleutnant meines Stabes, den habe ich für 5 oder 6 Tage dort eingesetzt. Erfolg! Von Trier sind von dem in 6 Tagen 10 Marschbataillone, Infanterie und personell eine Abteilung Artillerie in den Westwall hereingekommen. Ich möchte für die westlichen Wegweisung etwas bitten. Ich bin ohne dies jetzt daran, die überalterten Standortältesten und Standortkommandanten abzusägen. Und dort Leute hinzutun, die sicherlich vielleicht als Major oder Oberstleutnant nicht, sagen wir mal, die sind keine Moltkes und brauchen ja auch dort kein Regiment und kein Bataillon führen. Ich will bloß Kerle dort haben, die recht energisch sind. Und die wollen wir dort hintun. Die weltanschaulich in Ordnung sind, die energisch sind und die durchgreifen, die keinen Saustall dulden. Die wirklich so widerlich pflichttreu sind, dass sie sich wirklich um jede Kleinigkeit kümmern und einmal da und einmal dort sind und immer bei ihren Männern sind, sodass wirklich das letzte Stäubchen herausgefegt wird. Und bitte, dass diese westlichen Wehrkreise, dass die einesteils selber nun diese, dass die nun, wenn es irgendwo nicht funktioniert, oder wenn so ein Standortältester, auch wenn er neu von mir hingeschickt wird, nicht funktioniert, es besonders schwierig ist, dann tun Sie lieber einmal einen kriegsverwundeten jungen Offizier, den Sie sich in einem Lazarett in der Gegend, Sie haben ja Lazarette, irgendeinen jungen Kommandeur, der ein Kerl ist und der eine Wut auf die Etappe hat, das sind die Besten dafür, den holen Sie und sagen, du wirst gar nicht lange hier gelassen, 14 Tage regiere einmal hier. Hast jede Vollmacht. Ich habe diesem Oberstleutnant habe ich eine Vollmacht gegeben. Oberstleutnant so und so handelt in meinem Auftrag. Er hat alle Vollmachten, seinen Befehlen ist zu gehorchen. Das war ein fröhlicher, wirklich ein fröhlicher Grieche. Sagt, ich habe einen Sohn Vollmacht, so habe ich im Leben noch nicht gehabt. Mit der kann man gleich machen. Geben Sie solche Vollmachten und tun Sie junge Kommandeure, junge Offiziere, mal für 8 oder 14 Tage in eine solche Garnison, damit das Gröbste ausgefegt wird. Dann kann der tägliche Gleichlauf beginnen oder kann der tägliche Dienst beginnen, denn auf die Dauer werden wir ja die Jungen nicht dort lassen können. Einmal so stoßweise. Das bitte ich, dass bei allen gemacht wird. Dann bitte ich, dass man im Westen, wie insgesamt, wie überhaupt in all unseren Wehrkreisen, ungeheuer improvisieren. Zum Beispiel habe ich auch einen Wunsch im Westen. Es fliegen uns doch durch die Jabos sehr viele Munitionszüge in die Luft. Darf ich daran erinnern, dass in der Zeit, als die Russen mit ihrem Transport völlig im Argen lagen, ich weiß nicht, ob das sehr viele Leute überhaupt gewusst haben, da gingen von den Fabriken über Ural, wie im Ameisenzug, ging die Munition nach vorne an die Front. Das haben Tausende von Panierfahrzeugen und Tausende von Panierschlitten. Die transportierten ihre 10, 15 Kilometer im Robotdienst, ihre 10, 15, 20 Granaten. Wenn man das von oben gesehen hätte, es wäre ein Ameisenzug gewesen. Und die Granate fragt nicht danach, wie sie an die Front kommt. Es ist nur die Hauptsache, dass sie an die Front kommt. Dem Kanonier ist es auch völlig gleichgültig, ob die mit Zug oder Auto oder ob die eine alte Frau transportiert, völlig wurscht, wenn sie bloß dann hinkommt. Ich bitte, dass, wenn hier die Schwierigkeiten stehen, dass man den Zug nicht nach vorne bringt, dann improvisieren Sie, auch wenn Sie nichts angehen. Wenn es heißt, ja, das macht der Quartiermeister vom Opti-West. Schön, er soll es machen. Wenn er es aber nicht machen kann, dann helfen wir. Wir können nicht sagen, da drüben ist ein anderer Wehrkreis, geht mich nichts mehr an. Nein, da drüben ist die deutsche Front und die geht uns alle an. Und dann wird eben, und wenn es in Personenautos ist, wo Sie 30 Granaten transportieren lassen, dann transportieren Sie in Personenauto die. Und wenn es mit einem Milchfuhrwerk ist, dann transportieren Sie mit Milchfuhrwerk die Hauptzahl, dass die wieder 20, 30, 50 Kilometer nach vorne kommen. Dann ein weiteres Kapitel, was alle angeht, Jabo-Bekämpfung. Ich kann mir vorstellen, dass die Jabos auch in innerdeutsche Gaue, in innerdeutsche Gebiete einmal etwas weiter hereinkommen. Meines Erachtens ist das lediglich eine Frage unserer Zähigkeit. Wenn auf die Jabos, so wie ich es jetzt befohlen habe, aus allen Nordflächen geschossen wird, mit jedem Gewehr, mit jedem Maschinengewehr, das sie irgendwo haben, es darf natürlich nicht so sein, wie ich es im Westen ein paar Mal gesehen habe, dass eine Flakabteilung da ist und die Jabos schwirren herum, sagen, warum schießen wir? Ich habe keinen Feuerbefehl. Nein. Oder woanders, da stand 2 cm Flak rum. Sagen, warum schießen sie nicht mit? Ja, bei unserer Abteilung, wir haben zwar niemanden mit mir getan. Ich habe daraufhin den Herrn die 2 cm abgenommen, habe den anderen Truppen bei jedem Tag die 1,4 cm das Flak rein. Also ich höre ja den, weil ich denke, den holen wir ab, der braucht den Flak. Aber Voraussetzung, es muss wirklich, der Russe hat auch in den Dingen, ich bin wirklich kein Bewunderer des Russen, sondern ich glaube, ich gehöre zu den Leuten, die den Russen am allertiefsten verachten, ist nicht der richtige Ausdruck, am allertiefsten ablehnen und als Gefahr unseres Volkes als den östlichen Gegner hassen, der muss vernichtet werden, darüber müssen wir uns klar sein. Wobei wir Züge gehen können, Winkelzüge politischer und sonstiger Art, welche wir wollen. Innerlich müssen wir uns klar sein, die Gefahr wird letzten Endes, wenn der Westen einmal bereinigt ist, die große Gefahr für Europa, wird seit Jahrtausenden immer nur durch den Vorstoß asiatischer Menschenmassen aus dem Osten kommen. Da kommt sie her. Was wir politisch oder was wir innerpolitisch jetzt mit den Ostarbeitern, die werden natürlich jetzt gut behandelt oder besser behandelt, die werden wir jetzt etwas streichen. Was wir machen, das sind Tagesfragen, meine Herren. Die grundsätzliche Linie, die muss klar sein. Wir können aber von diesem gefährlichen Gegner, der seine Tradition nämlich von den Armeen Chinggis Khan hat, der war der beste Generalquartiermeister, dieser Chinggis Khan. Der war der beste Organisator, den es im Osten gab. Und kann auf den Schulen bloß empfehlen, dass sie die Bücher von über Chinggis Khan, das werde ich veranlassen, dass sie die kriegen, von Prachtin, dass die gelesen werden. Und ich empfehle Ihnen, wenn wir wieder einmal etwas mehr Zeit haben, so wie ich es in der SS bei meinem SS-Führerkorps im Jahre 34 und 35 befohlen habe, bei uns wurden die Winterarbeiten politisch-militärischer Art im Jahr 34 und 35 über die Heeresorganisation, die Kriegszüge, die Yassa, Chinggis Khans gemacht. Uns war der östliche Gegner keine Überraschung. Das junge Offizierskorps hatte sich 10 Jahre vorher schon damit befasst. Da können wir aber von Russen in der Weise lernen. Der Russe lässt seine Kompanie auf den Rücken hinlegen und schießt mit dem Gewehr nach oben. Ein Jabo ist kein Bombenflugzeug. Wenn der die Kugeln um sich rumfallen hört, geht er auf 2000 Meter Höhe herauf. Wenn er auf der Höhe droben ist, da kann er ruhig oben sein. Die eine Bombe oder die zwei oder drei Bomben, ja, die bringen uns nicht um. Gefährlich ist, diese geradezu zu einer Panik oder zu einem Schrecken ausartende Angst vor dem Jabo, der jedes Fahrzeug beschießt, der jede Lokomotive beschießt. Wenn wir uns das gefallen lassen, sind wir selbst daran schuld. Wenn wir aus jedem Gewehr, das wir haben, jede Maschinengewehr, jede Maschinenpistole auf den Jabo schießen, garantiere ich Ihnen, das sind ja käufliche Subjekte, das sind ja doch Gangster. Das sind ja nicht solche Soldaten, wie wir sie haben. So ein Sport bei denen. Dann gehen die wegen diesem gefährlichen Sport, gehen sie nicht runter, bleiben die in der Höhe. Also ich darf bitten, dass hier aber alles angeheizt wird. Jeder Offizier, der hier nicht seine Pflicht tut, der nicht schießen lässt und selber schießt, sofort packen und sofort zur besonderen Verwendung des Personalamts. Dann wird er schießen lernen. Das war das wegen der Waldlager und der harten Erziehung der Truppe, damit zugleich einem besseren und klaren System gegen Fallschirmspringereien, was ich durch Alarmübungen immer wieder zu erproben bitte. Das habe ich Ihnen bereits gesagt. Bei einer Alarmübung bitte ich Sie allerdings, wenn Sie die machen, sie in einer solchen Form zu machen, dass nicht Gerüchte und Panik in der Bevölkerung entsteht. Aber die Alarmierung immer wieder überprüfen, immer wieder üben. Wenn wir sagen, hier liegen wirklich die Übungen nachts um 2 Uhr, um 4 Uhr, vor allem in der Dämmerung, in der Morgendämmerung, wo wirklich solche Dinge wahrscheinlich sind, dann immer wieder erproben und der Apparat funktioniert. Die Standortkommandanten, das habe ich Ihnen auch gesagt, Es wird sicherlich das eine oder andere an praktischen Erfahrungen sich wöchentlich ergeben. Die Dinge werde ich Ihnen bekannt geben lassen, die wird Ihnen der Ohrengruppenführer Hübner, mein Vertreter, immer jeweils hinausgeben. Alles in allem darf ich zusammenfassen. Ich habe das felsenfeste Vertrauen und Überzeugung, dass wir alle vorbildlich in unserer Pflichterfüllung sein werden. Ich habe die Gewissheit, dass wir diese schwere Zeit als Soldaten und als gesamtes Volk überstehen und durchstehen werden. Ich habe das Wissen, dass Deutschland nicht besiegt werden kann, weil es sich nicht besiegen lässt. Und ich habe das Wissen, dass im Jahr 45 oder 46, da werden wir einen unserer Gegner mindestens losgeworden sein. Und ich habe ebenso das Wissen, dass dann in den neuen Konstellationen, die dann kommen werden, da wird dann Deutschland, außerdem was es heute besitzt, seine großen Gewinne machen. Da werden wir die Länder, die wir einmal mit dem Schwert, vor allem im Osten, schon erobert hatten, die werden wir wieder bekommen. Es liegt nur an uns. Und es liegt an uns, Kommandeuren, Generalen, Offizieren, dass wir die Tradition, die 300 Jahre hindurch die deutsche Armee- und Heerestradition und Offizierstradition ausgemacht hat, dass wir die hochhalten und sauber halten und wieder sauber machen. Von dem Fleck, den der 20. Juli gebracht hat. Wir alle können ja nur ein Bestreben haben, dass unser braves, anständiges Volk, dass das siegt und eine wunderbare, große Zukunft hat. Wir alle können nur ein Bestreben haben, dass man einmal über uns sagt, sie waren anständig. Diese deutschen Offiziere, diese deutschen Soldaten, diese deutschen Generale. Sie waren es wert, dass Adolf Hitler sie zu seinen Offizieren gemacht hat. Sie waren es wert, dass sie in seiner Zeit lebten. Mit dem Geist bitte ich Sie, an Ihre Arbeit zu gehen, an die Erziehung der Jugend. Mit dem Geist wollen wir dann in das neue Jahr 1945, das sicherlich die großen Entscheidungen bringen wird, wollen wir hineingehen. Herr Hitler. Wir danken Ihnen für das Rüstzeug, das Sie uns für die nächste Arbeit in der kommenden Krieg und Zeit mitgegeben haben. Wir wollen auseinandergehen, indem wir Minister Kräfte mit dem Ruf, unser oberster Kriegsführer Adolf Hitler, Sieg! Heil! Sieg! Heil! Sieg! Heil! Sieg! Heil! Damit Ihnen dann noch gemeinsam zum Krieg.